deswegen, weil einer der Referentinnen leider dann wieder zum Zug muss und deswegen so kurz nach 9:30 hier los müsste. Was nicht heißen soll, dass wir dann so hier eine gute Diskussion zustande kommt, das Ganze abwürgen würden, sondern wir würden dann einfach munter weiter diskutieren. Mein Name ist Mirko von der INEX. Ich heiße euch herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung unserer Reihe zur linken Kritik des Stalinismus. Heute soll es um die Frage gehen, welche Relevanz eine Kritik am Stalinismus für radikal linke Positionen einnehmen sollte. Ist das Projekt Kommunismus gescheitert oder kann es im Rekurs auf das, was geschah, durch eine kritische Reflexion, durch theoretische Aufarbeitung gerettet werden? Und wenn ja, wie sieht dann so eine solche Aufarbeitung aus? Kurzum, ist es überhaupt möglich, frei von der Erfahrung des realen Sozialismus an der Idee des Kommunismus festzuhalten? In der radikalen Linken ist das Interesse diesbezüglich recht unterschiedlich. Es reicht von einer Nichtbeschäftigung bis hin zu einer notwendigen Motivation zu so einer Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Die einen interpretieren den Stalinismus zum Lektürefehler, meinen damit, sich der notwendigen Auseinandersetzung entziehen zu können. Wieder andere erklären aufgrund der historischen Erfahrung das Experiment Kommunismus kurzum für gescheitert. Auch wir möchten dieser Fragestellung heute nachgehen, haben deshalb auch bewusst auf das Fragezeichen in unserer Ankündigung verzichtet und hoffen, dass das heutige Podium zahlreiche Antworten auf Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen, ja provozieren werden, hoffe ich. Ich freue mich in diesem Sinne heute ein Podium vorstellen zu können, was den Zugang zu dieser Thematik angeht, wohl unterschiedlicher wohl nicht sein kann. Ich freue mich, dass Alex Demirovic heute sich bereit erklärt hat, hier zu referieren. Ich glaube, die meisten von euch haben irgendwo von ihm schon mal was gelesen. Er befasst sich schon seit Längerem mit der Weiterentwicklung einer kritischen Theorie der Gesellschaft, wobei es ihm, glaube ich, zu meinen, gerade nicht darum geht, die Fortschreibung einer einzigen Theorietradition zu betreiben. Die Gruppe Peres aus Berlin ist mit einer Vertreterin heute anwesend. Peres befasst sich mit den Einwänden gegen eine positive Beschäftigung mit dem Kommunismus. Recht aktuell hat sie das in der Phase 2, Nummer 36 in einem Aufsatz getan. Und die INEX selber als Veranstalterin dieser Reihe heute auf dem Podium vertreten. INEX selber diskutiert seit längerer Zeit zu Realsozialismus, zu Stalinismus und auch zu Totalitarismustheorien. Und die wird uns heute in ihren Positionen, die INEX hoffentlich, auch die Frage beantworten können, ob Totalitarismustheorien im gewissen Sinne in einer Auseinandersetzung mit Stalinismus, mit Realsozialismus auch eine gewisse Berechtigung haben oder ob das nicht der Fall ist. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Die Referentinnen werden so 10 bis 15 Minuten ein Einführungsreferat halten. Wir würden dann relativ schnell die Runde öffnen für eure Fragen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit ein bisschen drängt, wenn Alex dann los muss. Ja, so würden wir das handhaben. Anfangen würde INEX, danach würde Alex seine Position darlegen und zum Schluss die Gruppe Peres aus Berlin. Ich wünsche euch und uns hier vorne auch jede Menge Erkenntnisgewinn. Hallo zusammen, hört ihr mich? Ich bin Sarah von der INEX, also ihr könnt mich ruhig mit Namen auch anreden, ich bin nicht nur INEX und ich möchte gerne eingangs unsere Vorstellung über die Totalitarismustheorie referieren, bevor wir dann über die Verwendung des Kommunismusbegriffs reden wollen oder diskutieren wollen. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon aus meinem Text ziehen. Wie 12. Naja, egal. Wenn ihr mich nicht mehr versteht, dann sagt Bescheid. Mehrfach sahen wir uns in den letzten Jahren mit den Totalitarismustheorien konfrontiert. Besonders in der Auseinandersetzung mit der DDR kamen angesichts der Phänomene wie Aufmärsche oder Massenorganisationen Fragen nach Gemeinsamkeiten von Faschismus und Nationalsozialismus und Stalinismus auf. Diese Frage nach Parallelen ist aber nicht neu, sondern hat eine lange Geschichte. Nicht nur konservative Theoretiker und Theoretikerinnen, sondern auch linke Gegnerinnen und Gegnerinnen des Stalinismus und kommunistische Renegaten verglichen Nationalsozialismus, Stalinismus und sahen ähnliche Herrschaftsformen als Kennzeichen eines gemeinsamen Totalitarismus. Insbesondere der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 bezeugte damals diese Ähnlichkeit. Auch die verbrecherischen Dimensionen legen eine Parallelisierung nahe. Gerade aus einer humanistischen Perspektive der Linken stellen sich die Ausmaße des stalinistischen Massenmordes, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, als unbegreiflich dar. Nur kurz zur Verdeutlichung. Infolge der höchsten Welle stalinistischer Säuberung von 1936 bis 1938 starben schätzungsweise 9 Millionen Menschen. Davon kamen 5 Millionen im Straflager Gulag zu Tode. 90% derjenigen Parteigenossen, die 1934 noch am Parteitag der Sieger als Delegierte teilgenommen hatten, waren 4 Jahre später entweder tot oder im Gulag. Opfer waren also neben der engsten politischen Führungsspitze und der obersten Elite des Militärs auch sogenannte Kulaken, das heißt Großbauern, aber auch Juden und Jüdinnen, religiöse Personen, ethnische Gruppen, sogenannte sozialschädliche Elemente und Homosexuelle standen auch auf der Liste der Geheimpolizei. Offiziell wurden sie meist der Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland oder der Konterrevolution bezichtigt. Trotz dieser Morde und zahlreicher weiterer Verbrechen, die im Namen des Kommunismus passiert sind, kann man heute ein Revival bei linken Gruppen beobachten, den Begriff des Kommunismus füllen zu wollen. Auffällig ist, dass in Leipzig wenig politische Gruppen gibt, die sich einer Politik der Utopie verschreiben. Vielleicht, weil wir uns hier auf dem Boden der ehemaligen DDR befinden und die Ablehnung des Staatssozialismus tief sitzt. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Problem, ob der Stalinismus die kommunistische Idee nicht ein für alle Mal diskreditiert hat. Im Folgenden soll geschaut werden, ob die Totalitarismusforschung eine Annäherung an die Fragen leisten kann, was die Beschäftigung mit dem Stalinismus für den Gedanken der Befreiung bedeutet. So schauen wir uns die Totalitarismustheorien etwas näher an. Eingangs soll man erwähnen, dass trotz inflationärer Verwendung des Begriffs kein allgemeingültiges Verständnis darüber existiert, was eigentlich sich hinter diesem Begriff verbirgt. Die Entwicklung des Begriffs weist ein kaum mehr auflösbares Ineinander von Ideologie und wissenschaftlicher Erkenntnis, von politischer Kampfrhetorik und theoretischer Kategorienbildung, von pauschaler Systemkritik und differenzierter Gesellschaftsanalyse auf. Daher lässt sich auch die Totalitarismusforschung nicht homogen darstellen. Man kann schwerlich von der Totalitarismustheorie reden. Auch werden Autoren und Autorinnen vorschnell der Totalitarismustheorie zugeordnet, obwohl sie gar keine systemvergleichende Theorie liefern, sondern eher den Begriff des Totalitären füllen wollen. Wenn man eine Gemeinsamkeit festhalten will, dann noch am ehesten, dass die verschiedenen Ansätze in Bezug auf Faschismus, Nationalsozialismus und Stalinismus von einer Neuartigkeit des Herrschaftstypus und der Staatsform ausgehen. Um die benannte Pluralität der Ansätze zum Totalitarismus besser fassen zu können, mache ich eine idealtypische Teilung der Autoren und Autorinnen, die sich an Martin Jennig orientiert. Gemäß seiner Einschätzung existiert einerseits eine statisch-strukturtheoretische Version der Totalitarismustheorie, die vor allem Strukturen, Institutionen und formelle Mechanismen der Herrschaftsorganisation betont. Im Folgenden werde ich sie als formale Totalitarismustheorie bezeichnen. Auf der anderen Seite haben wir die dynamisch-konflikttheoretische Version, die mehr Wert auf die ideologische Zielsetzung und Dynamik der permanenten Revolutionierung legt. Verkürzt soll dieser inhaltliche Ansatz, als inhaltlicher Ansatz bezeichnet werden. Als die berühmten Vertreter der formalen Totalitarismustheorie können Karl Joachim Friedrich und Brzezinski gelten. Vorname kann ich leider nicht aussprechen. In ihrem Werk von 1956 werden totalitäre Systeme anhand von bestimmten Eigenschaften formal gleichgesetzt. Zu deren Eigenschaften zählen unter anderem eine Einparteienherrschaft, nebst einem Waffen-, Medien- und Informationsmonopol und eine zentral gelenkte Wirtschaft. Als Merkmal wird auch ein nahezu alle Lebensbereiche durchdringender ideologischer Apparat mit Allgemeingültigkeitsanspruch aufgeführt, welcher mit einem Terrorsystem durchgesetzt wird. Mit Ihrem 6-Punkte-Katalog über einen totalitären Staat entsprechen Sie einer empiristisch oder empirisch-positivistischen Vorgehensweise. Die Kritik an diesem formalistischen Ansatz bezieht sich meist darauf, dass hier eine Wesensgleichheit von Stalinismus und Nationalsozialismus angenommen wird. Doch unabhängig, ob damit ein Vergleich oder eine Gleichsetzung intendiert ist, stellt sich die Frage, was mit diesem Vergleich gewonnen ist. Denn der Charakter und die Entstehung totalitärer Regime bleibt weiter im Dunkeln. Grund für dieses Defizit ist Ihr Begriff von Gesellschaft. Indem nur von Staats- und Herrschaftsstrukturen geredet wird, wird Gesellschaft und Staat in eins gesetzt. Damit ist der handelnde Akteur der Staat, die Individuen werden zu Objekten. Sie tauchen nur als manipulierte oder indoktrinierte Wesen auf. Konsequenz eines solchen Denkens ist, dass die Menschen im NS und im Realsozialismus größtenteils Opfer waren. Das ist aber für das Überleben der Regime eine erfolgreiche Verinnerlichung der ideologischen Prämissen, Verhaltensweisen und politischen Normen bei der Mehrzahl der Bevölkerung bedarf, wird hierbei ignoriert. Die Überschätzung der Organisationsform führt zur Vernachlässigung der Inhalte. Durch diese statische und damit auch simplifizierende Konzeptionalisierung waren die Theoretiker und Theoretikerinnen auch nicht fähig, Konflikte, regionale Unterschiede bzw. die Entstalinisierung in den osteuropäischen Staaten zu fassen. Weshalb auch diese strukturtheoretische Variante der Totalitarismustheorien in den 70ern ein bisschen eingeschlafen ist und erst nach 1989 wieder ihr Comeback erleben durfte. Durch ihren schematischen Zugriff ließ sich diese Form der Totalitarismustheorie in den Hochzeiten des Kalten Krieges ausgezeichnet zur politischen Instrumentalisierung heranziehen. Die kapitalistischen Systeme des Westens wurden idealisierend zum Hort der Freiheit und Demokratie, während die kommunistischen Systeme pauschal als Inkarnation der Unfreiheit verstanden werden. In ähnlicher Weise funktionieren auch die Extremismustheorien, als deren historische und theoretische Basis die Totalitarismustheorien verstanden werden können. Der Gedanke einer manichäischen Trennung von totalitärem Staat bzw. Extremismus auf der einen und freiheitlichen Demokratie auf der anderen Seite befreit Letztere von jeglicher Kritik. Der Status quo samt Machtstrukturen und kapitalistischer Wirtschaftsordnung durfte nicht in Frage gestellt werden. Alles, was politisch unliebsam war oder ist, wurde als totalitär und extremistisch gebrandmarkt. Damit konnte jegliche linksradikale Kritik oder linke Utopie delegitimiert werden. In Deutschland potenzierte sich das Problem, da diese dominierende Form der formalen Totalitarismustheorie dazu diente, die Schuld am Nationalsozialismus in Frage zu stellen. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, führte die Gegenüberstellung von bösem Staat auf der einen und unterdrückten Bevölkerung auf der anderen Seite zu einer Negierung der Verantwortung der Massen. Indem die Verbrechen des Nationalsozialismus und des Stalinismus gleichgesetzt wurden, konnte die Schuld der Deutschen am Holocaust relativiert werden. Gleichzeitig bat das Fortdauern des Realsozialismus nach 1945 die ideale Möglichkeit, sich selbst als demokratisch zu inszenieren. Kommen wir zu den vorhin schon als inhaltlich eingeführten Ansätzen, die nach dem Ursprung und dem Charakter totalitärer Herrschaft fragen. Unter diesem Label können zahlreiche Autoren und Autorinnen, unter anderem Franz Neumann und Hannah Arendt, gefasst werden. Sie rücken unterschiedliche Phänomene ins Zentrum ihrer Analyse, doch sie versuchen, das totalitäre Wesen zu ergründen, ohne dabei einer strengen oder vereinfachten Komparistik zu verfallen. Das heißt, den jeweiligen nationalen Besonderheiten, historischen Konstellationen wird ausreichend Platz eingeräumt. Die Inhalte und nicht nur die bloße Form werden untersucht. Im Gegensatz zu den statischen Totalitarismustheorien wird hier die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft und die in ihr existierenden Potenziale einer regressiven Gesellschaftstransformation als Ausgangspunkt für den Nationalsozialismus und Stalinismus gesehen. Auch wenn ich hier der Kürze der Zeit geschuldet keine ausführliche Diskussion relevanter Positionen durchführen kann, möchte ich einige davon wenigstens kurz umreißen. Mir geht es vor allem darum, die Pluralität zu verdeutlichen, wie mit dem Terminus totalitär umgegangen wird, um schlussendlich trotzdem so etwas wie eine gemeinsame Annahme dieser Ansätze herauszustellen. Der Totalitarismus intendiert nach Hannah Arendt eine Zerstörung des genuinen Politischen, womit die Pluralität und Spontanität der Menschen gemeint ist. Als gemeinsame Wesensmerkmale identifiziert Arendt Ideologie und Terror. Franz Neumann stellt hingegen den totalitären Charakter des Nichtstaates, also einer ungeregelten Konkurrenz der verschiedenen Herrschaftsapparate, heraus. Ähnlich wie Arendt geht er von einer Strukturlosigkeit des Staates aus. Nach Herbert Marcuse meint totalitär nicht nur politische Gleichschaltung, sondern bezieht sich auch auf ökonomische, technische Gleichschaltung, die durch alle Lebenswelten durchdringende Rationalität hervorgebracht wird. Marcuse wird hier erwähnt, weil er in der Analyse der totalitären Tendenzen sich nicht nur auf den Nationalsozialismus und Stalinismus, sondern auch auf bürgerliche Demokratien bezieht. Denn die Aufklärung trägt bekanntlich den Keim der totalitären Ordnung in sich und ist an sich totalitär. Aus diesem Grund werden Marcuse und natürlich auch Adorno und Horkheimer als linke Totalitarismus-Theoretiker bezeichnet. Die genannten Ansätze bezogen den Begriff totalitär auf verschiedene Aspekte. Doch wiederholt taucht ein Verständnis von totalitär auf, welches die Verschmelzung von Individuum und Gesellschaft meint. Diese Entwicklung des Subjektes war ein Punkt, der uns als Gruppe wichtig erschien und daher eine kurze Betrachtung verdient hat. Divergierende Interessen und Konflikte machen nach unserem Verständnis das Wesen einer Gesellschaft aus. Nach Marcel Gouchot liegt der wichtigste Ansatzpunkt zur Beschreibung totalitärer Herrschaft in der Aufhebung dieser gesellschaftlichen Antagonismen. Sowohl der Sozialismus als auch der Faschismus zielten auf die Überwindung dieser Gesellschaft und wollten diese in eine homogene Gemeinschaft verwandeln. Sie behaupteten eine Identität der Gesellschaft mit sich selbst. Während der Sozialismus die Klassengegensätze durch Kollektivierung der Produktionsmittel aufheben wollte, verfolgte der Nationalsozialismus eine ethnische Homogenisierung. Staat und Gesellschaft sollten hier zusammenfallen. Nach Gouchet ist das Kennzeichen totalitärer Systeme demnach die Behauptung der gesellschaftlichen Einheit. Das heißt, das Individuum geht vollkommen im Kollektiv auf. Wie Gerhard Scheidt es auf den Punkt brachte, im Faschismus wurde das Individuum für die Rüstung und Gewalt, im Kommunismus der Produktion geopfert. Das Ziel der organischen Einheit wurde vom Stalinismus als auch vom Nationalismus ständig mit Gewalt verfolgt. Der totalitäre Anspruch fand dabei aber keine Deckung mit der Wirklichkeit. Ohne die Ideologie ist die Herstellung des Kollektivs nicht zu denken. Ihr Wahrheitsanspruch erlaubt den Zugriff auf alle Bereiche des eigenen Lebens. Grundlage war der utopische Glaube an die umfassende Planbarkeit der Gesellschaft und die Schaffung eines neuen Menschen. Diese Ideen wurden durch scheinbare wissenschaftliche Objektivitäten begründet. Die Reglementierungen und Repressionen, die die Menschen hinnehmen mussten, wurden stets mit einer besseren Zukunft entschuldigt, die nie Wirklichkeit wurde. Wie deutlich wird, können wir den zuletzt vorgestellten Ansätzen einiges abgewinnen. Damit reden wir aber nicht den Totalitarismus-Theorien das Wort. Schließlich lassen sich diese Autoren und Autorinnen schwerlich in den Topf der Totalitarismus-Theoretikerinnen stecken. Ein Bezug auf die ausgewiesenen Totalitarismus-Theorien finden wir weiterhin aus inhaltlichen wie auch aus politisch-strategischen Gründen problematisch. Doch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Totalitären scheint uns relevant. Das bedeutet nicht, dass damit ein allumfassender Systemvergleich von Stalinismus oder Nationalsozialismus unternommen werden kann oder soll. Vielmehr steht die Form der Vergesellschaftung im Zentrum des Interesses. Aus dieser Perspektive werden wichtige Fragen hinsichtlich der Realisierung linker Utopien aufgeworfen. Einige davon möchte ich kurz anreißen. Vielleicht bilden sie Gegenstand der späteren Diskussion. Können Utopien in ihrer Deutung und Umsetzung offen gehalten werden oder neigen sie nicht zu einem Anspruch auf Wahrheit und vollständige Erklärungskompetenz? Wenn man sich dem Ideal des Pluralismus und dem Recht auf Widerspruch verschreibt, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie in Zeiten revolutionärer Umwälzung mit gegenteiligen Meinungen umgegangen werden soll. Sollte daher die Entwicklung hin zur Befreiung wirklich im Zuge einer Revolution gedacht werden, wäre nicht vielmehr eine prozesshafte und langfristige Entwicklung von Vorteil. Denn eine andere Option wäre dann nur die permanente Revolution, die in ihrem mobilisierenden Wesen bisher zumindest nur mit Repression einherging. Wie muss man das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum denken? Neigen formulierte Utopien nicht zu Politizismus, Das heißt, dass ihr politischer Anspruch einen vollständigen Zugriff auf den Menschen bedeuten und damit den Menschen das Recht auf Nichtmitmachen oder gar Opposition entziehen. Vor dem Hintergrund der Brutalität und des repressiven Wahnsinns des Stalinismus stellt sich die Frage, ob dadurch nicht für lange Zeit der Kommunismus oder sogar allgemein die Idee der Befreiung verunglimpft wurde. Ja, vielen Dank, Sarah. Du hast schon ein wichtiges Moment angesprochen in der Fragestellung einer möglichen Befreiung der Gesellschaft. Du hast dargestellt, ob das Ganze eine revolutionäre Situation wäre versus eine Prozesshaftigkeit. Und du hast die wichtige Fragestellung aufgeworfen, was ist mit den Leuten, die da eventuell nicht mitmachen wollen? Wie geht die Übergangsgesellschaft, die mit dem Ziel einer befreiten Gesellschaft vielleicht spielt, eben mit diesen Leuten rum? Vielleicht werden wir da im Laufe des Abends von Peres noch einiges dazu hören. Ich danke dir erstmal für deinen Vortrag und würde das Wort jetzt an Alex Demirovic weitergeben, der, glaube ich, auch, was Prozesshaftigkeit angeht, einiges zu sagen haben könnte. Ja, also vielen Dank für die, wie ich finde, wirklich wichtige Diskussion, von der ich gleichzeitig glaube, dass ich vielleicht nicht mal so ganz richtig kompetent bin, jedenfalls was diese Fragen anbelangt, über die jetzt Sarah, finde ich, aus meiner Sicht sehr gute Dinge gesagt hat. Ich meine, weil ich habe mich in dem speziellen Sinne jetzt nicht mit Totalitarismustheorien und Stalinismus im engeren Sinne befasst. Aber ich meine, die Frage betrifft ja die Linke seit langem, weil die Erschütterung über die historischen Vorgänge ja ganz wesentliche Motive waren für die Theoriebildung der Linken, meiner Meinung nach seit den 30er Jahren. Die Erfahrung also der Bekenntnisse von Kommunisten während der Schauprozesse, sich als Verräter selber zu charakterisieren, die Denunziation von kommunistischen Widerstandskämpfern durch den russischen Geheimdienst, also die Auslieferung von Kommunisten an die Gestapo, den Verrat von Linken im spanischen Bürgerkrieg. Ja, also diese Form haben ja zu vielen Zweifeln beigetragen, was genau wird da sozusagen im Projekt der Befreiung freigesetzt. Wie gehen wir sozusagen als Linke miteinander um und wie viel Solidarität muss man praktizieren beim Aussprechen der Wahrheit? Soll man Dinge verleugnen? Soll man den Mund halten? Ja, soll man die Dinge ansprechen und damit vielleicht Schaden anrichten? Also das sind ja Fragen, die viele der Linken seit den 30er und 40er Jahren beschäftigt haben und die aus meiner Sicht, also ich meine, das ist ja jetzt auch in der Vorstellung schon gesagt worden, würde ich ja, also jedenfalls in vielen Hinsichten, mich der älteren kritischen Theorie zurechnen, dann auch zu Motiven geführt haben in der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer, zu überlegen, was genau ist in dem, was die Linke seit dem, wenn man will, seit dem 17. Jahrhundert gedacht hat, also in der Tradition des europäischen Kommunismus, was ist da gedacht worden, dass es in der Weise diese Dynamik annehmen kann? Das heißt, der Stalinismus, also das wurde ja in der Ausgangsfrage schon thematisiert, kann man so, wie Dutschke das versucht hat, als eine Form asiatischer Barbarei sozusagen in den fernen Osten verlegen. Aber die Frage ist natürlich, gibt es etwas in der kommunistischen Tradition, die wir bedenken müssen, damit wir diese Fehler nicht wiederholen? Also, ne, und da habe ich schon eine zentrale These, also für mich zentrale These angesprochen, dass ich glaube, dass es sich bei Kommunismus um eine Praxis, eine gesellschaftliche oder eine soziale Praxis handelt, die jetzt über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte verfolgt wurde und immer wieder aufkam und auch immer wieder sich erneuert hat und die sozusagen Teil, wenn man so will, des antagonistischen und widersprüchlichen Reproduktionsprozesses der kapitalistischen Gesellschaft ist. Aber umso wichtiger, da es ja um ein Projekt der Emanzipation geht, dann auch zu überlegen, worin liegen gleichsam die Gefährdungen, also die daraus entstehen können, sozusagen aus dem Negativen heraus diesen Emanzipationsgedanken also denken zu müssen. Ich glaube, dass die kritische Theorie, also jedenfalls soweit es mich selbst anbelangt, würde ich das so verstehen, in der Tat, also Sarah hat das ja eigentlich auch schon angesprochen, das war ein großer Konflikt, auch in der kritischen Theorie selbst, ja, dass eben Leute wie Horkheimer und Adorno gegen Franz Neumann argumentiert haben. Neumann hatte ja die These, der Nationalsozialismus ist kein Staat, also entspricht nicht mehr der historischen Funktion eines Staates, löst sich auf in eine Pluralität von Mächten und genau das ist eigentlich die wirkliche Gefahr. Insofern passt das Totalitarismus-Schema nach dieser Überlegung gar nicht. Für Adorno und Horkheimer gibt es einen ganz anderen Gesichtspunkt und der, glaube ich, also staatstheoretisch halte ich eher zu Neumann, aber gesellschaftstheoretisch, finde ich, gibt es eine andere wichtige Überlegung bei den genannten Autoren. Ja, das nämlich die Überlegung, die ist, des Typus der Vergesellschaftung, der aus der Geschichte der Aufklärung resultiert. Und das scheint mir das, wo wir wirklich auch weiter dran arbeiten müssen, weil ich glaube, viele der Fragen müssen wir diskutieren und weiterverfolgen. Ich glaube nicht, dass wir da auch schon befriedigende Antworten haben. Die Frage, die ich meine, ist, oder das, die Problematik, die mir dabei vor Augen steht, ist das Projekt der Aufklärung. Ja? Also das Stichwort ist schon gefallen. Vernunft selbst ist totalitär. Aufklärung ist totalitär, weil es letztlich darauf geht, einen Zusammenhang herzustellen. Wie das in der Geschichte des westlichen Marxismus von Lukács und dann des frühen Horkheimer immer wieder formuliert wurde, die objektive Vernunft, also eine vernünftige Wirklichkeit herzustellen. Und vernünftige Wirklichkeit ist ja dann das Problem, wie sieht die aus? Eine, die wir völlig unter Kontrolle haben, eine, wo wir wissen, wie die Einzelnen, alle Einzelnen sich verhalten, also diese rousseauistische Idee, dass das Allgemeine mit den einzelnen Wünschen und dem Bedarf der Einzelnen übereinstimmt, lückenlos, ja, sodass es sozusagen eine kompakte Einheit ist. Ne? Das war sozusagen der Wunsch und der Traum, der auch des westlichen Marxismus, jedenfalls so wie es Lukács vorgestellt hat, die Herstellung der Totalität. Ja, und die Überlegung von Leuten wie Adorno, die gingen dann dahin zu sagen, und zwar genau vor dem Hintergrund auch dieser Erfahrung, es geht gerade nicht darum, Totalität herzustellen. Also nicht eine Einheit, nicht eine Identität, in dem sozusagen die Dinge, und sei es durch Vernunft, sozusagen ineinander so gefugt werden, dass sozusagen die Gesellschaft das lückenlos die Einzelnen in ihren Handlungen umstellt oder sozusagen lückenlos die Einzelnen praktisch darauf verpflichtet, dieser Allgemeinheit zu folgen. Und daraus resultiert ja dann auch, wenn es dann Abweichungen gibt, dass diese Abweichungen verfolgt und sanktioniert werden. Also wie das wer entspricht sozusagen noch nicht dem gesellschaftlichen Niveau des Sozialismus, der wandert in die Psychiatrie oder ins Gefängnis. Wer hat Wünsche, die dem nicht entsprechen? Ja, der wird abgeschoben oder ebenfalls mit Gefängnis sanktioniert, darf nicht studieren und so weiter. Das heißt also eine Vielzahl von Maßnahmen im Einzelnen, von dem, wo man sozusagen vermeint, einen objektiven Maßstab zu haben, dessen, was das Verhältnis von Allgemeinheit und Einzelnem ist, und dann Einzelne dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie mit dieser Allgemeinheit nicht übereinstimmen. Da sind wir bei der Frage der Wahrheit, ja, und auch der Frage der Utopie. Ich will diesen Gedanken zunächst mal so weiterverfolgen, dann gucken wir, wie viel ich von der Zeit verbraucht habe. Aus meiner Sicht, ich meine, das war jedenfalls ein Punkt, der mir dann in dieser Diskussion immer wichtig war, auch gegen Hannah Arendt und Totalitarismusforscherin, war die Betonung der Kritik von Marx an der Französischen Revolution. Ja, also ich will jetzt nicht in die Hannah-Arendt-Philologie eintreten, sondern nur das so deutlich machen, dass Marx genau an diesem Punkt, wo es darum ging, ja, also wo er sich Robespierre sozusagen, also Robespierre zuwendet und dessen Verhalten analysiert als Rousseauisten, Robespierre vorwirft, dass der die Vorstellung hatte, dass das Allgemeine im Prinzip mit der Französischen Revolution schon verwirklicht sei und jetzt dieses Allgemeine gegen die Individuen gerichtet werden müsste. Das heißt, ein politischer Wille, ein massiver politischer Wille, der die Einzelnen an diesen politischen Willen gleichsam durch staatliche Zwangsmaßnahmen anpassen will. Und Marx hat im Prinzip ja immer von der Frage her gedacht, wie können wir den Staat als ein illusorisches Allgemein, als illusorische Allgemeinheit, als illusorisches Gemeinwesen, wie können wir das überwinden? Die Kritik an dieser Tradition der Französischen Revolution und von Robespierre ist im Prinzip zu sagen, genau genommen wird das Gemeinwesen als politisches Gemeinwesen dadurch immer noch weiter verstärkt. Also genau der Punkt, der auch Adorno und dann auch Foucault beunruhigt hat, dass alle Versuche im Namen der Emanzipation den Staat, also im Namen einer Abschaffung des Staates, am Ende zu einer Verstärkung des Staates geführt haben. Ja, also was ihr ja auch in eurem Fragekatalog, wie ich finde, völlig zu Recht ansprecht. Und wo Marx dann in dieser, also so ganz wichtig sagt, es geht für ihn nicht darum, das Ziel einer politischen Revolution zu formulieren. Alle diese Emeuten, Aufruhre, Aufstände der Arbeiterklasse, die sich in politischen Revolutionen äußern, führen dazu, dass es zu vergeblichem Blutvergießen kommt und sozusagen versucht wird, die politischen Verhältnisse durch einen, also die so gesellschaftlichen Verhältnisse durch einen politischen Willen an den Einzelnen zu verändern. Wer sich nicht einfügt, wer sich nicht anpasst, sozusagen diesen Zielen nicht gerecht wird, gegen den wird gleichsam die politische Gewalt angewendet. Und was ihn interessiert deswegen, ist die Vorstellung einer sozialen Revolution. Soziale Revolution würde aus meiner Sicht tatsächlich bedeuten, einen Prozess in Gang zu setzen, vieler Brüche, nicht gradualistisch, nicht evolutionär, sondern eine Strategie, die beinhaltet auch eine Überwindung politischen Handelns. Also eine Strategie der Prozesse, ja, die also eines Prozesses, der Brüche mit einschließt und die auch gar nicht, also wie kann man sagen, die Teil dieser Dynamik sind, weil es schließt ein Brüche in den Lebensgewohnheiten, Brüche in den Geschlechterverhältnissen, in den Eigentumsformen, Auseinandersetzungen in den Dimensionen des Rassismus, aber in vielen Alltagspraktiken, der Art, wie wir wohnen, der Art, wie wir konsumieren, der Produkttypen, an denen wir sozusagen angeblich oder vermeintlich Bedarf haben. Und das können wir nicht diktatorisch machen. Das ist ganz klar, ne? Also diese Idee der Erziehungsdiktatur. Ich meine, das macht Merkel jetzt mit den Hartz-IV-Empfängern, ja, dass Alkohol und Zigaretten sozusagen nicht zum Bedarf gehören. Aber natürlich ist es eine Frage, wie wir gesellschaftlich gemeinsam miteinander darüber diskutieren, welchen Bedarf durch welche Produkte, durch welche Form der Arbeit, durch welche Art des Zusammenlebens wir gemeinsam organisieren. Jetzt machen das ja auch Leute. Einige, die dafür ausgebildet werden in Marketing, in Werbung, in Design, in Produktentwicklung, als Chemiker Geschmäcker entwickeln, als Weinverköstiger künstlich Weine kreieren. Das ist ja auch eine Diktatur, ja, über die Bedürfnisse. Und dann kann man sagen, naja, diese Art von Diktatur, mit der wir gar nichts zu tun haben, die wollen wir loswerden. Also das ist ein Prozess jetzt. Ein Prozess der sozialen Revolution. Und dann stellt sich ja die Frage: Sollen wir angesichts der negativen Erfahrungen, die das hat, solche Begriffe wie Sozialismus oder Kommunismus verwenden. Ich finde, wenn man das, also wenn man so mit Leuten diskutiert, die also Hintergrunderfahrungen haben in der DDR, auch da selber teilweise in verantwortlichen Positionen waren, dann finde ich, oft ist da eine sehr leichtfertige Verwendungsweise des Begriffs Sozialismus. Wir hatten ja Sozialismus. Die Leute wollten ihn ja nicht. Die sind uns ja davongelaufen. Dann gibt es meiner Meinung nach gar keine wirkliche Reflexion darauf, was war das? Wir wissen eigentlich noch immer viel zu wenig, welcher Typ war diese Gesellschaft? Ist Nordkorea mit dieser faschistischen Familiendynastie ein kommunistisches Land? Ja? Ist das, was wir unter Stalin hatten, Kommunismus? Ich meine, also das ist ein Staat, der funktioniert mit einem bestimmten Typ von Recht, mit Geld, mit Waren. Also was genau ist das, was daran verdient, kommunistisch zu nennen? Ja, also, und diese Fragen, über die müssen wir natürlich weiter nachdenken, weil es wiederum auch falsch wäre, zu denken, das hat mit uns gar nichts zu tun und wir könnten uns über diese Erfahrung hinwegsetzen. Denn wir haben damit zu tun, in dem Moment, wo wir, also ich meine, ihr macht diese Erfahrung, wenn ich das richtig verstehe, wir haben die in der westdeutschen Linken, ja, in den 70er und 80er Jahren gemacht. Ja, wenn der Kommunistische Bund Westdeutschlands als Maoistenorganisation vor die Karl-Marx-Buchhandlung eine Tonne Fischmehl kippt, um Daniel Cohn-Bendit zu bestrafen, der sagt, ich bin Antikommunist, weil seit Kronstadt und der Zerschlagung des Aufstands der Matrosen in Kronstadt kann man nicht mehr sinnvollerweise Kommunist sein. Also muss man sich fragen, was genau ist das? Und kann man solche Begriffe, die so kontaminiert sind, ja, kann man die verwenden? Ich meine, dass man aber auch nicht davon loskommt. Ja, man kann nicht einfach sagen, ja, dann wie Cohn-Bendit, dann nenne ich mich Antikommunist und dann bin ich dieses Problem ein für alle Mal los, weil am Ende mündet das sozusagen in Zufriedenheit mit einer Art von Parteienpluralismus, wie wir ihn haben, und einem Kampf gegen, ne, also der Hauptverwender des Totalitarismusbegriffs im Europaparlament, also ist Cohn-Bendit, ja, und unterstützt damit eben auch die Rechtsradikalen aus Osteuropa, ja, die im Namen des Kampfs gegen den Totalitarismus dafür plädieren, die Mittel so einzusetzen, dass die europäische Linke bis hin zur Sozialdemokratie unter den Begriff des Totalitarismus fallen. Also das, was du ja auch jetzt schon, finde ich, ausreichend gut deutlich gemacht hast. Ja. Und also ich würde sagen, diese Fragen, wie gehen wir damit um, eine Idee von Befreiung eine Strategie von Befreiung zu verfolgen, in der wir uns selbst klar machen müssen, dass wenn wir das wollen, ja, und ich nehme an, die meisten von euch sind ja deswegen hier, ja, dann geht es darum, auch zu wissen, was es bedeutet, wenn man tatsächlich Einfluss, Macht, Gewaltmöglichkeiten hat, wie man diese Gewaltmöglichkeiten kontrolliert, wie man, also mit Foucault zu sprechen, wie er das formuliert hat, eine sozialistische Gouvernementalität entwickelt, also die in der Lage ist, Gewalt einzuschränken, abzubauen, politische Formen von Herrschaft tatsächlich abzubauen und nicht im Namen des Abbaus politischer Herrschaft und Gewaltmittel sie immer weiter ausbaut, was ja die historische Erfahrung war. Also, und wie kommen wir dahin, dass wir ein Konzept entwickeln, ein Verständnis des Zusammenlebens, was nicht auf Totalität, auf Stimmigkeit zielt, sondern was Adorno das Leben in der Differenz, also angstfrei leben, ja, in der Differenz angstfrei leben können, bezeichnet, also so, dass wir in der Lage sind, in dieser Weise uns gleichsam als Assoziierte zu verstehen, weltweit als Assoziierte, nicht national, nicht regional in Europa, sondern weltweit, und dass wir sozusagen in einen offenen Horizont hindenken. Ich wäre deswegen gegen den Utopiebegriff, weil ich immer finde, Utopie ist eine Festlegung des zeitlichen Horizonts. Es verpflichtet uns auf etwas, was jenseits dieser Zeit liegt und wird uns immer bescheinigen, dass wir völlig unrealistisch sind, sondern ich meine, dass es sehr wichtig ist, in einen offenen Horizont hinein aus der Gegenwart zu denken, aber im Bewusstsein der historischen Probleme, mit denen wir zu tun haben, einfach aufgrund, weil es unsere Geschichte ist. Und diese Geschichte zu beschönigen, das würde ich für völlig verkehrt halten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Du hast besonders angesprochen, dass etwas freigesetzt wird, wenn es zum Projekt der Befreiung kommt. Gleichzeitig darauf rekurriert, dass sich durchaus Gedanken gemacht werden muss darüber, was passiert, wenn dann plötzlich Machtpotenziale da sind einer gesellschaftlichen Organisation. Gleichzeitig hast du aber angesprochen, dass bislang alle Versuche der Emanzipation in den Staat geführt haben. Und ich denke, das ist bestimmt auch ein sehr guter Übergang zu Peres, die sich ja selber intensiv auseinandersetzen, wie eben nicht sich dem verweigern, eine Auseinandersetzung mit dem Kommunismusbegriff, sondern sich durchaus Gedanken machen, wie denn die befreite Gesellschaft, organisierbar gemacht werden könnte. Bitte ja, schön. Danke. Ich bin Susanne übrigens, ich wurde vorhin nicht vorgestellt. Nee, meine ich jetzt gar nicht böse, sondern nur, damit ich nicht als Perle angeredet werde. Weil du jetzt gerade gesagt hast, wir machen uns Gedanken drum, wie man eigentlich eine kommunistische Gesellschaft organisieren kann, stimmt. Und weil Alex jetzt gerade gesagt hat, er würde sich gegen Utopiebegriff aussprechen, nur damit das gleich klar ist, das tun wir eigentlich auch. Und wir verstehen das nicht als ein utopisches Projekt, sondern tatsächlich als eins des Nachdenkens darüber, wie man eigentlich eine Gesellschaft organisieren kann, wenn man genau nicht will, dass das in Herrschaft rauskommt wieder. Ich habe ein bisschen überlegt, was man zu dem Thema jetzt sagt, weil ich das Gefühl hatte, das ist relativ ein großes Thema, wie es angekündigt war, und hatte überlegt, dass mir an der Ankündigung der Veranstaltung schon was aufgefallen ist, was, glaube ich, auch jetzt ganz gut passt an das, was Alex gesagt hat und vielleicht insofern auch dann ein guter Einstieg in die Diskussion ist. Und zwar einerseits steht in der Ankündigung zum Thema, dass die Frage ist, ob der Vergleich zwischen Realsozialismus und Nationalsozialismus, der in der Totalitarismustheorie gemacht wird, nicht schon deshalb wenig aussagekräftig ist, weil ausschließlich staatliche Herrschaftsstrukturen unter die Lupe genommen wurden und damit wesentliche Merkmale wie die ideologische Durchdringung als Fundament der Herrschaft oder der Grad der Identifikation des Einzelnen mit dem jeweiligen System außen vor gelassen werden. Also das ist sozusagen ein Zitat aus der Ankündigung gerade. Und ich hatte mich ein bisschen darüber gewundert, über diese Abgrenzung. Einerseits, weil ich nicht genau wusste, was mit ideologischer Durchdringung jetzt gesagt sein soll, wenn man sagt, man hat den Vergleich zwischen Realsozialismus und Nationalsozialismus. Wo ist jetzt eigentlich die ideologische Durchdringung höher? Oder auch, was sagt das eigentlich über ein politisches System aus? Wie doll sich Leute mit ihm identifizieren, wenn man noch gar nicht weiß, was der Inhalt davon ist, womit sich identifiziert wird? Und genau dieser Inhalt hatte ich jetzt auch nochmal, Sarah, bei deiner Vorstellung von Totalitarismustheorie, aber eben auch bei eurer Kritik oder Abgrenzung davon, den Eindruck kommt halt gar nicht vor. Also was ist denn eigentlich der politische Zweck, der da jeweils verwirklicht werden soll? Und dann eben auch die Frage, wie stellt man sich eigentlich dazu? Und da kann man einerseits natürlich sagen, okay, es ist auch ein bisschen egal, was die wollten, wenn dann ziemlich brutale Herrschaft da rausgekommen ist. Dann ist das erstmal das, was interessant für einen ist. Andererseits kann man, wie ich finde, ein politisches Handeln auch eigentlich gar nicht verstehen, wenn man nicht fragt, was damit bezweckt werden soll, also was also das Ziel der gesellschaftlichen Organisation jeweils ist und dann entsprechend welche Mittel angewandt werden, um dieses Ziel zu erreichen, ob das dann taugliche Mittel sind oder ob es vielleicht andere gäbe, die besser geeignet wären oder ob es überhaupt keine gibt, um das Ziel zu erreichen. Und aus diesem Blickwinkel, was ist eigentlich der politische Zweck? Macht es dann schon erstmal einen Unterschied, ob man sagt, man will eine Gemeinschaft verwirklichen, wo sich die Einzelnen dem Gemeinwohl unterzuordnen haben, wo es also um Gemeinschaftsinteresse statt um individuelle Interessen gehen soll, oder ob man stattdessen sagt, man will die Ökonomie so einrichten oder die Gesellschaft so einrichten, dass die gesellschaftlichen Mechanismen, die die Leute überhaupt erst in einen Gegensatz zueinander bringen, abgeschafft werden. Dass also das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft wird oder dass die Konkurrenz abgeschafft wird, in die Leute gestellt werden und damit überhaupt erstmal die verschiedenen individuellen Bedürfnisse eine Rolle spielen können. Also die Frage ist, geht es um eine Moral des Absehens von eigenen Interessen zugunsten der Gemeinschaft oder soll im Gegenteil die Gesellschaft so eingerichtet werden, dass überhaupt erstmal eine weitgehende Befriedigung der Bedürfnisse der Einzelnen überhaupt gesellschaftlicher Zweck sein kann? Und an diesen Unterschied schließt sich dann natürlich auch die Frage an, wie wünschbar man diese Zwecke findet. Also will man eine Unterordnung des Individuums unter die Gemeinschaft? Würde ich sagen, nee, will man nicht. Oder will man aber eine Planung der Produktion, um die Befriedigung der Bedürfnisse aller zu ermöglichen? Ja, will man oder ich will das. Und dieser Unterschied, der verschwindet völlig aus dem Blick, wenn man sich erstmal nur die Herrschaftsmittel anguckt. Und das ist jetzt einerseits, also mir geht es jetzt gar nicht darum, Totalitarismus-Theorie zu diskutieren, sondern ich hatte den Eindruck, dass sowohl in der Einladung als auch in der Zusammenfassung, die Sarah jetzt nochmal gegeben hat, diese Frage, was sind denn eigentlich unsere politischen Zwecke, relativ wenig vorkommt. Und einerseits, wenn man sagt, wie verhindert man eigentlich, dass das Projekt der Befreiung umschlägt in Herrschaft, man ja erstmal sagen muss, was meint man denn eigentlich damit, also was wollen wir denn politisch erreichen? Denn nur relativ dazu kann man sagen, wie verhindert man das oder wie kann man verhindern, dass in der Realisierung dieser Zwecke sich herrschaftliche Tendenzen durchsetzen. Und da scheint mir gerade in, oder nicht gerade in linken Diskussionen, aber eben auch in linken Diskussionen, das relativ vage, was ist eigentlich der Zweck unseres politischen Handelns? Was meint man, wenn man sagt, man will Befreiung oder jetzt in der Ankündigung stand freie Assoziation, freie Individuen, was soll das eigentlich heißen? Also da müsste man ja erklären, was steht in dieser Freiheit hier im Weg? Also was will man weghaben, was will man anders haben, damit es Freiheit sein kann? Oder was heißt sowas wie Emanzipation, die man anstrebt? Oder auch Abschaffung des Kapitalismus? Also was meint man, wenn man das sagt? Und nur wenn man da viel klarer ist, kann man einerseits sich verständigen, ob man überhaupt dieselben Zwecke verfolgt. Oder ob man vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen hat, die in so einem Globalbegriff dann ein Stück weit untergehen. Und was wir meinen, also jetzt wir als Gruppe, wenn wir sagen, wir wollen Kommunismus, ist erstmal, dass wir meinen, dass es um eine Änderung der Produktionsverhältnisse gehen muss, sodass tatsächlich die Befriedigung der Bedürfnisse aller, dass der Zweck ist, an dem die Produktion ausgerichtet ist. Und das heißt natürlich auch nicht nur Befriedigung der Bedürfnisse nach Gütern, sondern auch sowas wie Verwendung der eigenen Zeit oder auch Autonomie oder sowas wie Spaß in der Arbeit. Und so eine Produktion für Bedürfnisse ist erstmal nicht zu machen mit einer privaten Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Also über die Dinge, die alle Leute brauchen, um ihre Bedürfnisse überhaupt befriedigen zu können. Das heißt, Voraussetzung, um überhaupt sowas wie Befreiung hinzukriegen, wäre eine Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Auch sowas wie Markt und Konkurrenz. Also wenn alle Bedürfnisse zum Zug kommen sollen, dann geht das nicht in einer Situation, wo alle in Konkurrenz zueinander stehen, sondern man braucht eine Planung der Produktion. Und daran anschließend wäre dann aber die Frage, okay, also wie kann denn so eine Planung aussehen, damit das nicht einfach herrschaftlich ist? Also man will, dass so eine Planung demokratisch ist, nicht bürokratisch wie im Realsozialismus. Man will, dass Leute gefragt werden, was brauchen sie eigentlich? Wie viel sind sie denn bereit zu arbeiten? Was wollen sie arbeiten? Und das muss aus meiner Sicht die erste Frage sein. Also was will man eigentlich? Was sind die politischen Zwecke? Und hat man da überhaupt eine Einigkeit, bevor man darüber redet, wie kann man das umsetzen oder wie kann man verhindern, dass diese Zwecke in Herrschaft oder in der Verwirklichung der Zwecke sich Herrschaft sozusagen doch wieder in noch viel krasserem Maße als jetzt durchsetzt? Und die zweite Frage dann eben, ja, wie kann man das denn realisieren? Mit welchen Mitteln kann es denn verwirklicht werden? Also wie stellt man zum Beispiel, wenn man sagt, man will eine gesellschaftliche Planung der Produktion sicher, dass tatsächlich die Bedürfnisse aller zur Geltung kommen? Wie kann so eine Planung, wie kann eine demokratische Planung aussehen, wenn man nicht ohnehin davon ausgeht, dass es einen Überfluss an materiellen Gütern gibt und dass es auch kein Problem gibt, die notwendige Arbeitszeit vielleicht zu verringern oder dass Leute weniger arbeiten wollen, als nötig ist, um die gebrauchten Güter herzustellen. Auch wie kann ein Aushandlungsprozess aussehen, wenn die aufgebrachte Arbeitszeit und der Güterbedarf nicht zur Deckung kommen. Und wenn man sagt, man will eine Planung der Produktion, dann meint man natürlich nicht einfach eine kleine Community, die sie dann irgendwie abspricht, sondern im Zweifelsfall eine Weltgesellschaft. Das heißt, die Frage ist, wie kann eine demokratische Planung im Weltmaßstab aussehen? Und daran anschließend auch so eine Frage, wie können überhaupt Entscheidungsprozesse gestaltet werden, sodass tatsächlich alle, die von der Entscheidung betroffen sind, mitentscheiden können? Oder sich auch im Ergebnis der Entscheidung dann in ihrem Willen halbwegs repräsentiert fühlen oder zumindest nicht einfach übergangen fühlen. Und aus meiner Sicht muss man sich solche konkreten Fragen anschauen. Also welche herrschaftlichen Tendenzen ergeben sich eigentlich aus bestimmten Organisationsprinzipien? Wie könnte man Sachen anders organisieren, damit das vielleicht nicht auftritt? Gerade bei Entscheidungsprozessen zum Beispiel ist dann in der Regel die Antwort, das regelt man über Räte, weil Räte ein gutes basisdemokratisches Mittel sind für Entscheidungsfindung. Und wie wird da berücksichtigt, dass die Einzelnen tatsächlich mit ihrem Willen repräsentiert sind durch eine strikte Weisungsgebundenheit von Delegierten und jederzeitige Abrufbarkeit? Aber wenn man sich überlegt, man hat auf irgendeiner höheren, überregionalen Ebene Entscheidungen zu treffen, also das muss ja jetzt nicht mal im Weltmaßstab sein, das sind ja durchaus nicht die meisten Entscheidungen, die auf Weltebene getroffen werden, aber selbst auf irgendeiner größeren überregionalen Ebene hat man dann schnell einige 10.000 oder 100.000 Leute repräsentiert. Und wie einigen die sich eigentlich über eine Abberufung ihres Delegierten? Das ist im Zweifelsfall dann gar nicht mehr so klar. Oder zumindest nicht so klar, wie das in einem Betrieb oder in der Gemeinde geht. Auch so Fragen wie, gibt es da eigentlich eine Tendenz zur Ansammlung von Kompetenzen oder Wissen bei einigen Leuten? Und was heißt das eigentlich für die Kontrolle durch die anderen? Es gibt ja durchaus Mittel, wo man überlegen kann, wie kann man dem vorbeugen, aber da muss man sich halt Gedanken drüber machen. Es gibt auch andere Arten, Entscheidungsprozesse zu organisieren, jetzt mit modernen Kommunikationsmethoden, mit Internet oder sowas, aber genau an solchen Stellen stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wie kann man eigentlich Herrschaftstendenzen verhindern, indem man überlegt, welche Mittel kommen denn in Frage, um die angestrebten Zwecke tatsächlich zu verwirklichen und welche Konsequenzen ergeben sich jeweils aus diesen eingesetzten oder aus den angedachten Mitteln. Und worin stecken da eigentlich jeweils herrschaftliche Tendenzen oder welche anderen Mittel sind denkbar, bei denen das dann nicht der Fall ist. Also ich fände es sinnvoll, genau diese Diskussion kann man eigentlich an ein kommunistisches Projekt oder ein Projekt von Emanzipation anknüpfen, ohne dass das in Herrschaft umschlägt, tatsächlich ein bisschen drüber nachzudenken, ja, wie könnte es denn gestaltet sein? Und nicht auf so einer ganz abstrakten Ebene zu bleiben, wo man dann drüber reden muss, ob das im Begriff des Kommunismus schon drinsteckt. Danke. Vielen Dank. Auch du hast darauf hingewiesen, dass der Begriff quasi inhaltlich gefüllt werden muss. Das war, glaube ich, euch besonders wichtig. Gleichzeitig aber auch am Rand darauf hingewiesen, dass Herrschaft durchaus, dass Organisation auch durchaus in Herrschaft umschlagen kann. Und genau das muss mitgedacht werden. So hatte ich das jetzt rausgehört. In dem Sinne glaube ich, das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass wir hier tatsächlich sehr kontroverse Positionen haben. Ich glaube, da sind einige Gemeinsamkeiten dabei und ich glaube, dass, wenn wir die Sache jetzt für eine Diskussion öffnen, da durchaus eine Menge für die Frage nach dem Ende des Kommunismus, Fragezeichen, nicht Fragezeichen, sich rausholen lässt. Ich würde jetzt einfach die Runde öffnen für die Diskussion. Ich sehe etwas schlecht, wenn ihr Fragen habt, hier ist es ziemlich duster, dass ihr euch ein bisschen auf euch aufmerksam macht und wir würden das Ganze so wie in den letzten Veranstaltungen halten, dass wir versuchen, die ganze Sache so zu quotieren, dass Leute, die glauben, mehr also die mehr Wortmeldung haben, sich nicht wundern sollten, wenn zunächst jemand drankommt, der das erste Mal auch eine Frage stellt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wir würden das so handhaben, haben wir die letzten Veranstaltungen auch so gemacht. Gibt es denn eurerseits Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbeiträge? Das war ja jetzt ein größeres Input. Ich glaube, da gibt es Ergänzungen. Da meldet sich. Ja. Wir haben auch ein Mikro, Entschuldigung, da hatte ich nicht drauf hingewiesen. Also ich würde gerne mal hören, was unter den kleineren Brüchen, hast du es, glaube ich, Alex, heißt du so? Ja, ne? Mhm. Was du dir konkret darunter, also ja, ein bisschen genauer darunter vorstellst. Also so, es gibt ja so bestimmte, also das, was Susanne angesprochen hat, Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, ist das ein kleiner Schritt unter vielen oder gar kein Schritt, den du mitmeinst oder Bruch? Wir können vielleicht auch wirklich erstmal sammeln. Vielleicht so 2-3 Fragen sammeln. Dass vielleicht auch nicht immer nur einzelne Leute angesprochen sind, sondern einfach das ganze Podium auch was dazu sagen kann. Das ganze Podium dazu was sagen, aber meine Frage geht trotzdem relativ direkt an Peres, weil du relativ viel dazu erzählt hast, wie es nur eigentlich nach vorne gehen soll, wie wir über den Kommunismus reden sollen. Dein Hauptwort war tatsächlich auch dieses Wie, also immer diese Frage nach dem Wie zu stellen und die Frage nachzustellen, wie lässt sich eigentlich Kommunismus erreichen? Und mir geht eigentlich diese Frage relativ leicht, also scheint mir, dass sie relativ leicht von den Lippen geht, und mir geht das eigentlich alles relativ viel zu schnell. Mir stellt sich eher die Frage, wie denn in der heutigen Situation, in der heutigen weltweiten Situation, wie da überhaupt über die Idee des Kommunismus geredet werden kann, wo man doch davon ausgehen kann, dass 99% der Weltgesellschaft von dem Kommunismus nichts wissen wollen. Das ist die eine Frage. Und das andere, was für mich relativ wichtig ist, die Auseinandersetzung, die durch die Gruppe Index, also der ich auch angehöre, aufgemacht wurde. Wie lässt sich eigentlich nach den Verbrechen des Stalinismus und auch den Verbrechen des Realsozialismus, die sich davon nochmal unterscheiden, wie kann man dann eigentlich so relativ unbedarft doch wieder dem Kommunismus das Wort reden, ohne sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen? Vielleicht noch eine Frage, wenn es... Ja, also ich habe auch eine Nachfrage zum Vortrag von Alex, und zwar auch zu dem von dir aufgezeigten Prozess, der Brüche in sich tragen soll. Und da hatte ich den Eindruck, dass es, mir jedenfalls ist es relativ unklar geblieben, was du da konkret mit gemeint hast. So, du hast, glaube ich, auch da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das auszudrücken, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Ich denke, das ist halt schwierig. Ich konnte es ein bisschen verbinden mit dem Vortrag von Peres, dass man sagt, okay, das Ziel ist die freie Assoziation, freie Individuen, so, das ist die universelle Emanzipation des Menschen. Okay, das ist das Ziel, da wollen wir hin, so, und wir probieren jetzt einen Prozess in Gang zu stoßen, wie wir uns diesem Ziel annähern können. Und dann so nach dem Try-and-Error-Prinzip irgendwie, okay, das und das hat nicht funktioniert, okay, probieren wir was Neues. Ich weiß nicht, ob das so praktikabel ist, auf jeden Fall stellt sich da mir die Frage, ob denn da nicht die Schwierigkeit darin besteht, über Strukturen reden zu müssen, über Verhältnisse reden zu müssen, aber in gegebenen Verhältnissen. Also man muss eigentlich über eine Organisationsform, über Strukturen sprechen, befindet sich aber selber in irgendwelchen Strukturen und die lassen das gewissermaßen ja nicht zu. Also das sehen wir ja heute, also in der heutigen Gesellschaft ja auch so, dass das Reden über Kommunismus ja total schwierig ist und wir keine breite Öffentlichkeit erreichen, beziehungsweise die nichts hören will. Und daran sind meines Erachtens auch Verhältnisse mit dran schuld. Genau. Du hattest Diktatur ist vielleicht nicht der passende Begriff, aber du hattest Diktatur von Geschmacksforschern angesprochen, Diktatur von von Informationen gibt es ja auch. Ne? Also, ja. Genau, also damit klar ist, was ich damit meine. Also ja, wir haben nicht das Geld, irgendwie breite Werbung zu schalten oder sowas. Das haben halt andere, genau, für. Ja, vielleicht, wenn ihr beide was zu den jeweiligen Fragen sagen wollt, die an euch gestellt also sind. Das würde mich jetzt interessieren, ist das die Kontroverse, die ihr erwartet habt über die Frage, soll man sich auf Kommunismus beziehen? Also das könnte ja so eine sein. Ich habe, also mich beschäftigt diese Frage natürlich, wie soll man sich auf diese Erbschaft beziehen? Ja, soll man angesichts der Tatsache, dass ja in der Tat viele Menschen sagen, na ja, mit dieser Ideologie oder mit dieser Idee des Kommunismus, des Sozialismus wollen sie gar nichts zu tun haben, ja, weil die historische Erfahrung zeigt, dass es nicht weiterführt und dass man nicht weiß, was machen die Menschen, die im Namen dieser Begriffe und dieser Ideen oder dieser Ziele sozusagen dann politisch dominant werden? Wohin bringen die Menschen damit? Und wird das, was man damit erwarten könnte, wird das tatsächlich das Bessere? Ja, also, und dann würde ich in der Tat sagen, na ja, ich bin jetzt, ich sag das mal so ein bisschen ironisch, aber, oder vielleicht auch nicht, ja, ich meine, ich bin schon der Meinung, dass es sowas gibt wie eine sinnvolle Praxis avantgardistischer Reflexion und also was jetzt in der Frage sozusagen zum Ausdruck kam, ja, Dinge ausprobieren, Vorschläge machen, nicht ein Avantgardismus des Typs einer leninistischen Partei, die sozusagen weiß, wo es hingeht und dann alle abstraft, die nicht folgen, sondern es geht darum, Dinge auszuprobieren, ja, Vorschläge zu machen. Und in der Tat, wie sollen wir das anders machen? Ja, dass eben die Produktivität gemeinsamen Handelns, ja, sozusagen initiiert wird, um dann zu sehen, was schlagen Leute vor, wie regen sie sich wechselseitig an und was ist darin produktiv? Und dann ist die Frage, ja, sollen wir das als Kommunismus bezeichnen? Und dann würde ich sagen, also die kritische Theorie hat es vermieden. Adorno hat von versöhnter Menschheit gesprochen. Ja, davon, dass es endlich möglich sein müsste, dass das Besondere mehr ist als das Allgemeine. Also dass es nicht darum geht, sozusagen rousseauistisch das Allgemeine und das Einzelne sozusagen zu einem Zusammenhang zu bringen, sondern dass das Besondere mehr ist. Ja? Und das Besondere heißt nicht einfach nur die Individuen, sondern das können auch kollektive Formen des Zusammenlebens sein, Gruppen, größere, kleinere, also in sehr unterschiedlicher Form, sodass man wegkommen muss, sozusagen in Großkollektiven versus Einzelne zu denken, wie uns das die liberale Tradition immer wieder zumutet. Also ich finde, naja, wie könnte man sagen, also wenn man jetzt auf diesen Begriff reflektiert, dann würde ich sagen, ich glaube, meine Neigung ist, sie nicht fallen zu lassen. Ja, weil es darin, also ich meine, das hat ja keinen Sinn, jetzt sozusagen Phrasen zu trächen, ja, und daraus einen Hype zu machen. Also ich meine, im Sinne von, wir tragen jetzt ein Lederkäppchen und machen auf Arbeiterkult und hängen uns ein Lenin-Poster ins Zimmer. Ja? Das hat ja keinen Sinn. Also ich meine, so bin ich groß geworden mit dem Guevara-Poster und dann, naja, wohin führt das, so eine Ikone der Kulturindustrie? Was aber dem Ernst der Probleme ja nicht gerecht wird. Und da steckt aber in dieser Geschichte was Abgegoltenes, Unabgegoltenes. Dieses Unabgegoltene, das ist etwas, was Teil unserer Geschichte ist, zum Guten wie zum Schlechten und wofür viele, vier Jahrhunderte Menschen gekämpft haben. Ja, das ist ja nicht einfach ein Wort, sondern das ist ein sozialer Inhalt, dass wir gemeinsam unsere Lebensverhältnisse gestalten und gemeinsam das Gemeinsame produzieren, so dass wir gemeinsam miteinander leben und uns wechselseitig dabei gleichsam unterstützen und Dinge gemeinsam tun. Ich meine, also das heißt, diese, also diese oberste, also ich meine mit Marx zu sprechen, diese größte Produktivkraft, die Menschen haben, dass sie nämlich Dinge gemeinsam tun. Ja, und dass das etwas ist, was ihnen diese enorme Fähigkeit gibt, ja, ihre Verhältnisse zu gestalten und Bedingungen zu schaffen, unter denen sie dann auch frei leben können. Jetzt habe ich jetzt noch zu der Frage mit den Brüchen. Naja, das mit den Brüchen, das ist wirklich ein bisschen kompliziert und darüber, also ich meine, die Vorstellung, die ich damit verbinde, ist die, also ich meine, das sind ja offene Fragen und ich kann jetzt nur sagen, wie ich selbst darüber nachdenke und mit Freunden darüber nachdenke oder Kollegen, ja, ich meine, das, also und wie das auch versucht wurde in der undogmatischen Linken seit den 70er Jahren, also unter dem Stichwort der Transformation zu thematisieren, also jetzt jemand, der mich da sehr angeregt hat, war Nikos Poulantzas, nämlich zu sagen, naja, wenn wir einfach abstrakt sagen, Revolution, worin besteht der Gewinn? Revolution kann sein, ein bestimmtes Handeln, aber deswegen habe ich mich so auf Marx bezogen, es ist ein sozialer Prozess, es ist eben soziale Revolution, es ist eine Veränderung der Lebensweise und der Gesetzmäßigkeiten, unter denen wir leben, in vielerlei Hinsicht, in der Art, wie wir wohnen, in der Art, wie wir Landschaft und Stadt nutzen, in der Art, wie wir in Beziehungen, ja, also sexuell und geschlechtlich leben, ja, in der Art, wie wir arbeiten und Bedürfnisse entwickeln, das sind ja soziale Verhältnisse. Und nichts wird dadurch gelöst, dass wir sagen, Revolution, sozusagen, also Walter Benjamin hat diese wie eigentlich schöne Formulierung, zu sagen, Revolution, das ist dieser Schuss auf die Uhr am Kirchturm und hält die Zeit an. Und dann von da an geht sozusagen eine neue Zeitrechnung los. Aber genauso funktioniert es ja nicht. Ja, sondern, also Benjamin konnte das vielleicht so sich denken, aber ich meine, so funktioniert es nicht. Sondern die Prozesse müssen ja vorher und hinterher organisiert werden. Und es ist wichtig, Leute zu befähigen, ja, den Produktionsapparat zu kennen, zu wissen, was erzeugt wird, wie, in welchem Umfang. Das heißt, es sind Erfahrungen, die wir haben und die wir ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen heute haben. Was brauchen wir? Wie viel brauchen wir? Wie muss das aussehen? Wie muss es beschaffen sein? Diese Prozesse und auch, sagen wir mal, am Tag danach wird es natürlich viele verschiedene Eigentumsformen geben. Was heißt Vergesellschaftung der Produktionsmittel? Das kann ja in sehr verschiedener Form sein. Handwerksbetriebe, ja, gemeinwirtschaftliche Betriebe, Genossenschaften, was macht man mit dem linken Buchladen oder mit so einem Kaffee? Also was heißt das? Ja, das muss man ja in vielen unterschiedlichen Formen sozusagen dann durchdeklinieren und muss dafür auch Raum schaffen, dass man nicht mit einer fixen Idee von Vergesellschaftung der Produktionsmittel kommt. In der Sozialdemokratie und in der Arbeiterbewegung war das aber eine fixe Idee. Viele Proleten in großen Fabrikhallen zusammenbringen, damit die Arbeiterklasse in einem Raum ist. Ja, Zehntausende, und die treffen sich und haben Delegierte und beschließen. Aber was ist, wenn jetzt sozusagen die Betriebe wieder kleiner werden? Ja, wie wird das mit neuen Formen der Organisation von Arbeits- und Verwertungsprozess haben wir unter neoliberalen Bedingungen? Was ist, wie wollen wir das mit der Regionalisierung handhaben? Also der Dezentralisierung von Produktionsprozessen um weite Transporte, ja, um hohe Energieeinsätze, um hohe Ressourceneinsätze zu vermeiden. Also um eine Gleichheit regionaler Entwicklungen zu fördern. Das sind ja alles Teile, die dazugehören. Was ich sagen will, die Brüche schließt natürlich, weil ich meine, das ist, glaube ich, selbstevident, schließt natürlich ein den Bruch mit der Verfügung von Privateigentümern. Ja, das ist ganz klar. Aber wir müssen auch raus davon, das sind ja ganz, auch da ganz unterschiedliche Formen, ja, das muss man im Blick haben. Und wie sieht genau die Vergesellschaftungsprozesse aus? Das kann nicht heißen Verstaatlichung, das wurde ja bei euch jetzt auch vorhin sehr deutlich gesagt, ja, sondern das muss ja auch heißen, also Selbstverwaltung, Miteigentümerform, ja, also in vieler Art und Weise, und der Prozess muss so organisiert sein, dass es eben auch die konsumierenden Teil sind. Und dann entstehen die Fragen, die Susanne ja angesprochen hat, nämlich der Aushandlung. Ja, die Arbeiterbewegung hat lange nur in Begriffen der unmittelbaren Produzentin, der Produzenten eigentlich, nicht mal die Frauen, die da gearbeitet haben, wurden mitbedacht. Aber dann wurden die Konsumierenden außer Betracht gelassen. Und das ist ja eine schwerwiegende Frage, weil man immer dachte, die unmittelbaren Produzenten sagen, was produziert wird, in welchem Umfang. Aber das ist ja nicht, ich meine, das ist ja ein kollektiver Prozess, in dem auch alle die, die nicht unmittelbar daran beteiligt sind, mitmachen. Diese Prozesse, die kann man versuchen, so weit wie möglich vorher zu organisieren, um diese Schritte auszutesten. Ja, aber dann kommt man sehr schnell an Machtgrenzen. Und an diesen jeweilig konkreten Machtgrenzen muss man die Dinge auch ganz radikal auf Veränderungen hin diskutieren. Mein Lieblingssatz in dem Zusammenhang ist aus der Dialektik der Aufklärung, wo Adorno und Horkheimer schreiben, ja, dass, was sie sich vorstellen, ist, dass das fernste Ziel die nächste Aufgabe ist. Versteht ihr diese Dialektik? Dass das Fernste die nächste praktische Aufgabe wird, dass wir durch solche Schritte uns dem nähern, konkrete Schritte, dass das Fernste das Nächste ist, das, was wir vielleicht übermorgen dann gemeinsam miteinander bewerkstelligen können. Ja, möchtest du vielleicht auf den Vorwurf der Unbedarftheit reagieren? Echt, war das Unbedarftheit? Ich wollte ganz kurz vielleicht noch anschließen an das, was Alex gerade gesagt hat, weil ja sozusagen jetzt gerade die Frage war, ist mit so einem Begriff Revolution das getan? Und dann sagtest du Schuss auf die Kirchturmuhr. Und ich glaube, so wird das ganz oft verstanden. Oder ich weiß nicht, ob es tatsächlich oft so verwendet wird, aber sinnvollerweise würde man ja bei Revolution eben nicht von Barrikaden oder Schuss auf die Kirchturmuhr reden, sondern genau von sowas, was du gerade meintest, also Machtgrenzen, auf die man beim Austesten von anderen Organisationsformen stößt und dabei dann eben halt sagen muss, okay, das muss ganz radikal verändert werden, wo man eben in der Eigentumsordnung an einem Punkt eine Grenze hat, wo man sagen kann, okay, bestimmte Sachen kann man hier nicht austesten, dafür muss man sagen, diese Eigentumsordnung muss abgeschafft werden, und das ist zumindest jetzt, wenn wir Revolution verwenden, also wir Paris, was damit erstmal gemeint ist, und wo ich weiß gar nicht, der Dissens dann vielleicht doch gar nicht so groß ist, sondern man einerseits sagt, okay, genau, man muss überlegen, was für Formen kann das eigentlich organisiert werden, also es reicht nicht zu sagen, die Organisationsprinzipien in dieser Gesellschaft gehören aufgehoben, sondern wie kann man es denn danach organisieren, aber auch wie kommt man dahin, sozusagen da eine Kompetenz zu entwickeln, welche Sachen kann man austesten, bei welchen Sachen kann man erstmal nur durch Überlegung dahin kommen, weil man sie hier gar nicht austesten kann. Genau. Und das wäre eigentlich genau, worum es mir auch gehen würde, zu sagen, da muss irgendwie eine Kompetenz da sein, wie organisiert man so eine Gesellschaft, damit das dann eben auch, sozusagen, wenn man von der Frage kommt, wie verhindert man neuerliche Herrschaft, nicht einfach in Herrschaft umschlägt. Aber genau die Frage, wie kommt man überhaupt dazu, einfach so leicht, also leichtfertig war, glaube ich, das Wort, über Kommunismus zu reden, wenn gar nicht klar ist, kann man daran anknüpfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also ob es einerseits um den Begriff geht, das vermute ich aber nicht, weil bei dem Begriff könnte man sagen, dann nennt man es halt anders, aber wenn man es nur anders nennt, dann ist man relativ fix in derselben Debatte, wo Leute auch ahnen, sozusagen, worum es geht und sagt, das hat doch eine Geschichte, dass man sagt, man will ein Projekt von, wie auch immer man es dann nennt, Befreiung in die Welt setzen, was es schon mal gab. Aber der Ausgangspunkt ist doch erstmal zu sagen, was gibt es denn in dieser Gesellschaft alles an Leid, was nicht sein soll. Es sterben jede Menge Menschen an Hunger jeden Tag, an verunreinigtem Trinkwasser. Es gibt Obdachlose, die keine Wohnung haben, obwohl es wirklich nicht das Problem ist, dass man nicht genügend Wohnungen herstellen kann. Also mir fallen eine ganze Menge Dinge ein, wo man sagen kann, das kann doch nicht wahr sein, dass in der Gesellschaft, die so ein Reichtum produzieren kann, Leute so verdammt nochmal leiden und dass man das nicht besser organisieren kann. Leute, die sich bei der Arbeit kaputt machen, Leute, die im Mittelmeer ertrinken, bei dem Versuch, irgendwie menschenwürdige Lebensbedingungen zu erreichen. Und die Frage ist doch, wie kann man das anders organisieren? Also wie kann man das hinkriegen, dass die Gesellschaft so organisiert ist, dass Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen leben können? Und ob man es dann Kommunismus nennt oder nicht, finde ich einerseits ein bisschen egal und andererseits scheint mir das ganz sinnvoll, daran anzuknüpfen, weil das sozusagen genau eine Denktradition ist, wo versucht wird, das herzustellen und zu sagen, okay, was muss denn anders sein, damit das geht? Was sind denn die Hindernisse? Beantwortet es deine Frage so ein bisschen oder? Ansonsten stell sie sozusagen nachher nochmal konkreter. Würde mich interessieren. Du hattest noch eine Nachfrage gesagt. Du bist noch nicht fertig. Achso, nee, doch. Doch, okay, dann frage ich einfach gleich nach. Weil das Problem ist ja, dass natürlich die Idee des Kommunismus jetzt nicht nur von den Leuten verwandt wurde, die einfach sozusagen die Befreiung der Menschen wollten, sondern genau ja auch von den Leuten, die dann, oder unter denen dann sozusagen 9 Millionen Menschen gestorben sind. Und die Mechanismen, die quasi dazu geführt haben, müssten ja sozusagen mehr eigentlich im Fokus so einer linken Perspektive stehen. Also wir haben das auch versucht in der Veranstaltungsreihe zu thematisieren, also ob es zum Beispiel auch marxistische Grundlagen gab, die zu so einem repressiven System geführt haben, ob es nur materialistische Ursachen waren, wie auch immer. Es gibt ja sozusagen verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen. Und unserer Meinung nach wäre es schon wichtig, die erstmal im Blick zu haben, um weiter darüber reden zu können. Also, weil du hast zum Beispiel auch immer von diesem übergeordneten Zweck oder was Zweck, ja, ne? gesprochen, der erstmal sozusagen bestimmt werden müsste, bevor man weiter darüber reden kann. Und ich weiß nicht genau, was du jetzt sozusagen als diesen Zweck ausmachst oder was das für dich ist. Also das habe ich dann wahrscheinlich einfach nicht so schnell wahrgenommen. Aber das erinnert mich schon so sehr an diese übergeordnete Idee, die ja auch sozusagen dann im Staatssozialismus oder im Stalinismus existiert hat. Also wo dann alles der Produktion untergeordnet wurde, damit sozusagen das Land nach vorne kommt, damit es einen neuen Menschen gibt, damit Industrialisierung stattfinden kann. Und wenn man so einen übergeordneten Zweck hat, dann hat man ja genau diese Gefahr von so einer Totalität, dass Leute dann ausgeschlossen werden oder zwangsläufig sozusagen nicht mitziehen können, weil sie nicht wollen, weil sie nicht dürfen. Und dann muss man ja überlegen, wie man mit denen umgeht. Und wenn du jetzt sagst, Produktionsmittel sollen vergemeinschaftet werden, am besten weltweit, dann ist ja also ganz platt gesagt, ja, aber was macht man mit den Leuten, die jetzt das nicht so wollen? Also und wenn man dann versucht, alles zu planen, na, ich weiß nicht. Ich finde, dieser übergeordnete Zweck, der macht mich schon sehr, sehr stutzig. Also weil das ja genau wieder quasi in diese Kerbe schlägt, zu sagen, man muss alles nach einem Prinzip organisieren. Darf ich da gleich drauf antworten? Natürlich. Ich war jetzt ein bisschen verwundert, dass übergeordneter Zweck angekommen ist. Also mir ging es darum, wenn man sagt, wie organisiert man die Gesellschaft? Und jetzt sogar egal, ob man in Projekten Emanzipation oder wie auch immer verfolgt, eine Veränderung der Gesellschaft oder ob man sagt, man will eine liberale Gesellschaft, aber was soll da rauskommen? Also was soll verwirklicht sein? Das meine ich erstmal mit Zweck. Also worum soll es da gehen? Und da kann man sagen, man hat keinen Zweck, aber dann kann man auch nicht sagen, wie man es organisieren will. Also auch sowas wie Freiheit wäre ja ein Zweck. Und wenn ich jetzt sage, der Zweck ist Bedürfnisbefriedigung aller Menschen und die Frage ist, wie stellt man den sicher, ist mir dann nicht unmittelbar klar, wie man da hinkommt zu sagen, dieser Zweck, dass die Bedürfnisse aller Einzelnen befriedigt werden sollen, kann gegen die Einzelnen gekehrt werden. Also was ich sehe, ist, dass man sagt, das ist ja schön und gut, dieser Zweck, aber wie kann man den verwirklichen? Das scheitert ja doch. Deswegen da mein Argument war zu sagen, deswegen muss man vielleicht mal ein bisschen genauer darüber reden, was das heißen soll und eben genau nicht mit so einem Floskeln Vergesellschaftung der Produktionsmittel und dann hat sich das schon operieren. Aber jetzt die Frage war ja, ob sozusagen aus der Bestimmung, wo wollen wir hin, das schon gegen die Einzelnen gekehrt wird. Na, weil ich zum, also jetzt so ganz konkret fällt mir das Gegenbeispiel ein, dass ich glaube, dass auch wenn es ein Bedürfnis gibt, was das Bedürfnis aller ist, das trotzdem nicht immer sozusagen das Bessere ist. Also weil gerade wenn man jetzt, du sprichst sowas wie, hast du nicht angesprochen, Beispiel Umweltverschmutzung. Also wenn Leute gewisse Bedürfnisse haben, die in der Ausbeutung der Welt sozusagen kulminieren, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass das was Gutes ist, auch wenn man sie dann befriedigt. Also mich macht das nur stutzig, dass man sozusagen nach so einem Prinzip sucht, was alles strukturieren soll. Also weil mir immer sozusagen Gegenbeispiele einfallen, also so wie jetzt zum Beispiel, dass es Bedürfnisse gibt, von, also selbst wenn sie viele Leute teilen, muss das noch lange nichts Gutes sein. Also würde ich so erstmal zustimmen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, jetzt an der Stelle weiter zu diskutieren, weil ich jetzt nur sagen würde, aber... Wir können auch nachher gerne weiter darüber diskutieren. Alex hat etwas sagen wollen. Ja, ich würde gerne eine kurze Bemerkung dazu machen. Ich meine, wir haben, also das ist jetzt eine Frage der Theorie, mit der man da jetzt weiter darüber nachdenkt. Wir haben jetzt eine weltweite Ausdehnung kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Wir haben diese Einheit. Ja? Also, ich meine, darüber können wir jetzt diskutieren, ob wir das so sehen wollen oder nicht. Und dann geht da die Überlegung ja tatsächlich dahin zu sagen, ja, weltgeschichtlich ist das etwas Neues. Der Kapitalismus, die kapitalistische Produktionsweise hat Weltgesellschaft hergestellt. Das hat es in dieser Form historisch nicht gegeben. Ja, wir wissen heute sozusagen ununterbrochen in Echtzeit, ja, was Menschen passiert durch Regen und Autounfälle und Flugabstürze und so weiter und Finanzkrisen und Regenwaldholzung und Massenvergewaltigung. Also davon wissen wir sehr viel. Also wir haben diesen einheitlichen Zusammenhang. Und worum es ja jetzt geht, ist, diesen einheitlichen Zusammenhang nicht als blindes Naturgesetz über uns ergehen zu lassen, sondern dort, wo wir ihn gestalten können, auch gemeinsam zu gestalten. Das ändert nichts daran. Es ist ein gemeinsamer Zusammenhang. Und der hat, das ist jetzt blöd zu reden, weil das klingt dann so, weiß nicht, aus mancher Hinsicht kann das unangenehm klingen, aber es ist ein einheitlicher Zusammenhang. Aber dieser einheitliche Zusammenhang soll ja, weil wir das gemeinsam gestalten, die Möglichkeit schaffen, dass Leute wirklich die Fähigkeit, also die Möglichkeit erhalten, frei ihre Lebensverhältnisse zu bestimmen. Das wäre ja mehr als das, was wir jetzt haben. Ja, und das finde ich, das ist jetzt die Frage, was da sozusagen einheitlich heißt und Vielfalt. Also darüber müsste man mal reden, aber die Idee ist ja zunächst mal nicht dahinter zurückzufallen, dass wir jetzt die Möglichkeit der Weltvergesellschaftung erlangt haben durch einen naturhaften, also quasi naturhaften Gesellschaftsprozess, von dem wir ausgehen, dass wir den in neuer Weise gestalten können. Das kann ja nicht heißen, was wäre da Vielfalt? Also regionale Form, nö, das kann es nicht sein. Also ich meine sozusagen ein bisschen Leibeigenschaft hier, ein bisschen Sklaverei dort und ein bisschen Freiheit da. Also das könnte es nicht sein. Also man müsste schon überlegen, Lebenszusammenhänge, wo wir tatsächlich auf dem Niveau, sagen wir mal kantianisch, als Weltbürgerinnen leben. Ja, assoziierte freie Individuen, die sich frei vergesellschaften können. Das ist eine Einheit. Ja? Ich meine, das ist eine neue Produktionsweise. Ja? Was soll man machen? Ja? Ist ja nicht das Schlechteste eigentlich. Gell? Es gab da drüben zwei Wortmeldungen und hier vorne auch noch eine. Ich habe leider nicht mitbekommen, wer von euch sich zuerst gemeldet hat. Und ganz kurz noch ein Hinweis. Wir haben auch heute wieder eine Spendendose, die wir rumgeben. Wir würden heute für den Verein Internationale Gärten Geld sammeln. Das ist ein Integrationsverein aus Sachsen, der den Sächsischen Integrationspreis mit Verweis auf die staatliche Asylpolitik abgelehnt hat. Und das würden wir gern unterstützen wollen und geben deswegen, Stichwort Kirchturmuhr, da ist es mir gekommen, geben deswegen den Klingelbeutel heute rum. Und würden uns freuen, wenn ihr was gebt. Meine Frage geht an das gesamte Podium, ein bisschen mehr an Peres und ein bisschen mehr an Alex, weil ich den Utopiebegriff ein bisschen verteidigen möchte. Und zwar an das ganze Podium geht ein bisschen die Frage, die ist ein bisschen zugespitzt. Warum führt man eigentlich gerade jetzt diese Diskussion über den Kommunismus? Denn diese Diskussion, so wie wir oder wie ihr sie führt, steht ja vor dem Problem, es steht eigentlich gerade nicht an. Oder zumindest kann man darüber diskutieren, ob historisch gerade ein Moment ist, wo man darüber spricht. Das heißt, man kann dann fragen, warum verwendet man wertvolle Zeit und viel Lektüre auf Fragen wie das Peres tun, über Organisationsweisen, tut man das, um dann, wenn es drauf ankommt oder jetzt, ein Modell in der Hand zu haben, was den Leuten verdeutlicht, warum das irgendwie besser wäre. Oder, und hier wäre sozusagen meine Verteidigung des Utopiebegriffs, wenn es so ist, dass tatsächlich im Moment, wer will denn gerade Kommunismus? Nicht sehr viele Leute. Wer will eine befreite Gesellschaft? Vermutlich auch nicht sehr viele. ist nicht der Utopiebegriff vor allem deswegen unverzichtbar, nicht nur, weil er sich offensichtlich über viele tausende Jahre nicht so richtig wegbekommen lässt, sondern auch deswegen, weil er etwas bietet, wo sich ein Begehren der Leute überhaupt was anderes oder sowas, wie, was man dann Kommunismus nennt oder befreite Gesellschaft, wo sich das dran heften kann. Braucht man den nicht gerade deswegen, weil er das in den Menschen anspricht? Martin? Also meine erste Anmerkung, die geht an Sarah, und zwar bei der Kritik der Totalitarismus-Theorie, die du formuliert hast, da kam unter anderem die Wendung, also die Totalitarismus-Theorie hätte den Westen also als Hort der Freiheit bezeichnet. Ja, da würde ich halt im Prinzip dagegen fragen, ja, das, also in der Zeit der Blockkonfrontation zwischen West und Ost, also da war ja der Westen tatsächlich auch der Hort der Freiheit. Also da kann man meine Sachen nicht sagen, so, das wurde da von den Totalitarismus-Theoretikern so genannt. Also es war ja de facto genau, also der einzige Ort, an dem halt ein freies Denken möglich war, also zumindest im Vergleich zum Stalinismus. So, und dann zu der Frage zum Verhältnis vom Realsozialismus zum Kommunismus. Da denke ich, also der sogenannte real existierende Sozialismus, also das war eine Akkumulationsgesellschaft des Kapitals, also wo überhaupt agrarische Länder in Wert gesetzt wurden und sie massenhaft industrialisiert haben. Vor dem Hintergrund denke ich, das droht heute überhaupt nicht. Also so ein dieser missglückte, wie man das so oft sagt, reale Sozialismus, der steht heute nicht als Drohungspotenzial da, wenn Leute also eine andere Gesellschaft anstreben. Aber trotzdem besteht aber ein Problem, und ich denke, das ist noch viel schlimmer, als es jetzt also vom Podium formuliert wurde. Das Problem ist nämlich also eine negative Entwicklung, die eine Änderung der Gesellschaft tatsächlich erreichen kann, ist nicht eine Wiederkehr des Realsozialismus, sondern die eines ganz anderen Modells, nämlich die des Nationalsozialismus, also einer repressiven Kollektivgesellschaft unter extrem Durchstreichen des Individuums. Das wäre heute keine Wiederkehr des Realsozialismus, sondern also was tatsächlich drohend dasteht, ist eben genau ein neuer Nationalsozialismus. Und die Fragestellung finde ich viel relevanter als jetzt sich zu fragen, wie man denn sowas wie die Fehler des Realsozialismus heute verhindern könnte. Und abschließend, wenn ich mich jetzt frage, also als Kommunist, ich bin einer, was ist denn die Aufgabe also kommunistischer Kritik, würde ich eben nicht sagen, das geht es an Peres, beziehungsweise an Susanne, Entschuldigung, es geht doch nicht darum, jetzt zu überlegen, wie man jetzt irgendwie sowas organisiert und wie man jetzt am besten den Kommunismus organisiert. Das ist doch keine Organisationsfrage. Also da geht es doch nicht darum, wie man jetzt, kann ich halt nicht so erörtern, wie ich einen Gemüseladen gründe oder wie einen Großkonzern leite. Also die Frage, das sind ja Kategorien, also Adorno hat da ganz zentral eben dieses Bilderverbot, das würde ich dem entgegenhalten. Ne? Also darüber kann man nicht nachdenken, das würde ich ganz explizit also dir entgegenstellen. Ja, die Aufgabe eines Kommunisten heute ist meines Erachtens die Verteidigung von Freiheit, die Verteidigung von Individualität und all den schlechten Sozialismusideen halt entgegenzutreten. Es gibt noch weitere Wortmeldungen. Ich würde jetzt erstmal die Fragen zur Antwort freigeben, weil einer der Referentinnen leider das Podium dann verlassen muss aufgrund eines Zuges. Wenn das okay ist oder richtet sich das gerade an, okay, dann würde ich dir vielleicht noch die Wortmeldung geben. Ja. Also zunächst mal fand ich sehr gut, was Susanne eingebracht hat. Ich glaube, sie hat wesentliche Fragen gestellt an dem Punkt, wo es wo es darum ging, wie können wir uns überhaupt organisieren oder wie findet Verständigung darüber statt, wie wir zusammenleben wollen. Und da ist auch nebenbei der Begriff gefallen, demokratisch. Also wie finden überhaupt diese Entscheidungsprozesse statt? Wie können wir überhaupt sicherstellen, dass möglichst viele oder möglichst alle Stimmen gehört werden? Und ich finde das auch deswegen wichtig, weil im Vortrag von Alex Demirovic so ein Stück weit darauf, also vom Politischen weggegangen wurde und zur Frage übergegangen wurde, zur Produktionsweise. Also wie regeln wir eigentlich unsere Produktion? Aber ich glaube, dass in dem Vortrag von Susanne sehr stark war die Frage, wie regeln wir überhaupt die Diskussion darüber, wie wir produzieren? Und da ist die Frage, ob das nicht eine dem vorausliegende Frage ist. Also über Umfänge oder was produziert wird, kann man sicherlich diskutieren, aber die Frage, wer diskutiert darüber oder wie können wir gewährleisten, dass alle daran teilhaben, ist meines Erachtens eine dem vorgelagerte Frage, die meistens in Diskussionen über die befreite Gesellschaft oder den Kommunismus vergessen wird. Das andere noch kurz, es ist bei Sarah schon vorgekommen im ersten Teil, Aufklärung ist totalitär. Ja, das ist ja auch dieser Begriff, den Herr Alex Demirovic dann, oder diese Wendung, die Alex Demirovic aus der Dialektik der Aufklärung nochmal herangezogen hat. Die Frage an Herrn Demirovic, ich kann mich dunkel an einen Text erinnern, da ging es um den Begriff des Universalismus in der älteren kritischen Theorie. Wie ist denn der dort aufbewahrt, wenn man sagt, Aufklärung ist totalitär? Meines Erachtens scheint es mir da auch eine begriffliche Unklarheit zu geben, weil es steht in Frage, ob 1944 damit das gemeint war, was wir heute unter Totalitarismus verstehen oder was Sarah im ersten Teil als totalitär bezeichnet hat oder darüber referiert hat. Also gibt es nicht auch etwas in der älteren kritischen Theorie, was quasi subkutan aus dem Erbe der Aufklärung mittransportiert wird, und inwiefern ist das für die heutige Fragestellung relevant? Das ist meine abschließende Frage. Ich würde dem Alex den Vorrang jetzt geben, weil er dann leider das Podium verlassen muss, während wir noch Zeit haben, mit euch zu diskutieren. Würdet ihr jetzt einfach den Vorrang der Beantwortung geben? Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt hier als so ein Zeitschinder erscheine. Ja, aber das ist der letzte Zug nach Berlin und das wäre zu kompliziert morgen, wenn ich erst morgen fahren würde. Also auf verschiedene Fragen, aber ich meine, ich will ja jetzt auch nicht abendfüllen, da noch drüber reden. Also wie mache ich es? Ich würde gerne das so machen, dass ich sage, ja, was ist mit den Leuten, die das nicht wollen? Ohne die Leute geht's nicht. Ja, es geht einfach nicht. Es sind Vorschläge. Wir machen Vorschläge. Mehr machen wir nicht. Ja, niemand kann dahin geprügelt werden. Ja, niemand kann mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen werden, sondern die Leute müssen das als eine Vorstellung haben, dass es sinnvoll ist, ihr Leben in dieser Weise zu verändern. Und das bedeutet auch mit Blick auf diese Frage, warum über Kommunismus nachdenken? Ja, ist es ein Luxusproblem oder über Sozialismus? Es ist nicht nur eine Frage, wie gehen wir mit 300 oder 400 Jahren emanzipatorischem Denken und Handeln um? Ja, das hat so viele Menschen bewegt in unserer Geschichte. Es ist nicht nur ein historisches Problem, sondern wir behandeln, wenn wir über diese Frage nachdenken, auch die Frage, was sind die konkreten Dinge, auf die hin wir aus diesem Zustand hinaus wollen? Ja, also wie gehen wir über das hinaus, was wir jetzt haben? Also insofern, und darüber nachzudenken heißt auch Fehlerquellen herauszufinden, damit wir, wenn wir mit den Leuten sprechen, wenn wir selber handeln, ja, dass wir den Leuten sagen können, ja, darüber ist nachgedacht worden, das ist ein Vorschlag, der die Risiken, soweit wir sie historisch kennen, die Fehler, die gemacht wurden, dass wir die mitbedenken. Und ich meine, das scheint mir wichtig zu sein, deswegen auch diese Geschichte nicht einfach sozusagen abzulegen im Sinne von, damit habe ich nichts zu tun. Also sozusagen, ne, also mal jetzt mit Adorno oder Hegel zu sprechen, es geht um bestimmte Negation, zu wissen, warum diese Fehler entstanden sind oder soweit man dazu beigetragen hat und klar zu machen, wohin geht es. Denn jede Form von mehr Freiheit beinhaltet das. Ja, ich meine, also vielleicht so viel zum Totalitarismusbegriff. Ich glaube, dass das nicht ganz abwegig ist, ja, wenn in der kritischen Theorie gesagt wurde, die Verhältnisse im Westen und die im Osten unterscheiden sich nicht. Nur im Westen darf man das noch sagen. Ich meine, eine kleine Differenz, aber keine unwichtige Differenz, weil es das Leben der Einzelnen schützt. Dennoch, ich meine, war das, wenn ich jetzt von meiner Generation spreche, wurde das erfahren als ein extrem normierender, disziplinierender, repressiver Lebenszusammenhang. Ja, der Konsumismus als ein Terror. Jetzt schreibt mir eine Freundin aus den USA, ja, dass sie froh ist, dass sie über Weihnachten aus den USA weg kann, weil sie diesen Konsumterror, der zu Weihnachten losgeht, ja, also einfach nicht erträgt. Also man muss das auch wirklich sehen als einen Zwang. Wohin wird man getrieben? Wie muss man sein? Was muss man sozusagen alles bewältigen? Also, ja, der Utopiebegriff spricht etwas an. Ja, das mag so sein. Ich finde das ja auch sozusagen auch Teil dieses Erbes, wenn man so will. Ich weiß auch nicht, ist das Leipzig, dass ich jetzt immer von Erbe rede, ja? Also sozusagen Bloch zu ehren, ja? Aber ich meine, der spricht was an, aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Spiel mit dem Begriff der Utopie, ja? Das ist mir so ein bisschen unangenehm, weil man beschwört gleichsam einen Geist der Utopie als etwas, was da ganz weit, ja, irgendwie als mögliches. Und dann, aber hier in dieser Zeit sind wir ganz realistisch. Und mich interessiert, dass diese Art von Zeitstruktur, diese Zeitlogik, die darin steckt, die irritiert mich und die kritisiere ich auch nicht, weil ich nicht bestimmte positive Aspekte an den utopischen Denktraditionen sehe, sondern weil mich diese Zeitstruktur irritiert. Und mich interessiert in der Tat, und da bin ich auch an dem Punkt ganz kritisch gegen das Bilderverbot von Adorno, mich interessiert, Dinge denkbar zu machen, die jetzt möglich sind, die jetzt auch ausprobiert werden, ja, also Betriebsbesetzungen, andere Formen von, also anders leben, anders arbeiten, also Mitarbeitergesellschaften, selbstverwaltete Kollektive, neue Wohnformen, also das sind ja Praktiken, die ja real da sind und die ja auch sehr schnell dort an die Grenzen stoßen, ja, von eingespielten also wie kann man sagen, Stadtregulierung, Wohneigentumsverhältnissen, Immobilienmärkten und so weiter. Und wo ich meine, da gibt es Prozesse, wo man aber auch Kompetenzen erwirbt, ja, also das interessiert mich jetzt auch aufgrund der Dinge, die ich zur Wirtschaftsdemokratie mache, Kompetenzen erwirbt, wie Betriebe organisiert werden, ja, Produkte entwickelt und so weiter. Und da da lohnt es sich, ja, von dort her auch Prozesse durchzudenken, die anstoßen Veränderungsdynamiken. Denn darum geht's ja auch, jetzt Veränderungsdynamiken anzustoßen. Und kann man das in Begriffen der Utopie? Ich würde sagen, eher mal nein, sondern eher gucken, was sind die Veränderungsanstöße. Damit meine ich aber nicht jetzt eine super Realpolitik, das kann ja durchaus mit diesem Vorgriff auf eine Zukunft sein. So. Bevor die restlichen PodiumsteilnehmerInnen in der weiteren Diskussion jetzt fortfahren, falls du los musst während der Diskussion, möchte ich mich schon vorher, damit das nicht so unterbrochen wird, im Namen der Gruppe Ines ganz, ganz sehr herzlich bedanken, dass du trotz deiner knappen Zeit den Weg nach Leipzig gefunden hast. Danke. Es stehen jetzt quasi drei Fragen noch zur Diskussion, bevor wir dann, ich habe schon gesehen, es gibt weitere Wortmeldungen. Es ging im ersten nochmal um die Frage nach der Verteidigung des Utopiebegriffes. Die zweite dann wahrscheinlich mehr an Sarah gerichtet, die drohende negative Vergesellschaftung. Was wären Aufgaben von Kommunistinnen heute? Und ist es denn ein Problem, wenn die Totalitarismustheorien den Westen als Hort der Freiheit verteidigt haben. Und das dritte wäre dann nochmal die Frage nach den nach dem Raum des Politischen als sozusagen der Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden, als diese wichtige Komponente, die du ja sehr stark gemacht hast auch. Würde ich, wie möchtest du? Erst antworten? Gut, dann sage ich noch kurz auch was zu der Utopiefrage. Robert hat gesagt, das steht jetzt nicht an. Das kann man machen, wenn es ansteht. Aber die Frage ist ja einerseits, was steht denn jetzt an? Und andererseits, wie geht denn anstehen? Also wie kommt man denn dahin, dass das mal ansteht? Und aus meiner Sicht schon, indem man mit Leuten darüber spricht, was man will und wie das zu verwirklichen ist. Und gerade in der Situation, nicht gerade, aber sozusagen auch, wenn man sozusagen lauter Leute hat, die sagen, wir hatten das schon mal im Realsozialismus, das wollen wir nicht nochmal. Wo ich dann schon das Gefühl habe, es macht auch Sinn zu sagen, nee, wir wollen es auch nicht wie im Realsozialismus und wir meinen trotzdem, dass man daran festhalten kann, dass man die Gesellschaft anders gestalten kann und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie das gehen kann. Und ich kenne diesen Topos von kommunistisches Begehren wecken. Ich bin mir immer nicht sicher, wie gut das funktioniert. Aber zu sagen, wir wollen eine Gesellschaft, in der keiner hungern soll oder wir wollen eine Gesellschaft, in der Leute selbst organisiert ihre Mittel für die Bedürfnisbefriedigung herstellen, das ist ja so abstrakt. Also wo sozusagen noch nicht klar ist, dass das gehen kann. Und ich glaube, ein Stück weit klar machen, dass das gehen kann oder auch überlegen, wie kann das gehen oder auch jetzt im Lichte dessen, was Sarah angesprochen hat oder was hier in der Gruppe diskutiert wird, wie verhindert man denn, dass das eine Herrschaft umschlägt? Ich glaube, da braucht es halt ein bisschen mehr eines Nachdenkens darüber, wie das zu verwirklichen ist. Und der Zweck davon ist keineswegs, dass man dann ein fertiges Programm hat, wie das jetzt geht. Also wir haben hier den Plan und jetzt ist es soweit, hey, wir haben schon mal das Manifest in der Tasche, sondern tatsächlich eine Urteilsfähigkeit auszubilden darüber, wie man sowas organisieren kann oder was für Vorschläge auch keine geeigneten sind. Und dazu muss man es ja vorher diskutiert haben. Oder Alex sagte, man soll ganz viele Sachen ausprobieren. Genau, also alles, was ausprobierbar ist, das kann man ausprobieren. Bestimmte Sachen kann man nicht ausprobieren. Und dann muss man an irgendeiner Stelle anfangen, drüber nachzudenken oder braucht sozusagen das eben auch nicht nur, dass irgendwie ein paar Leute eine gute Idee dazu haben, sondern möglichst ein allgemeines Wissen, was ist eine gute Idee, was nicht oder wie kann man überhaupt einschätzen, was für Konsequenzen sich aus bestimmten Vorschlägen ergeben. Und das ist tatsächlich erstmal ein bisschen die Idee dabei. Und die Frage war jetzt, ist das nicht totaler Quatsch, sich als Kommunistin jetzt Gedanken darüber zu machen? Also ich finde nein, aber du hast ja gesagt, einerseits, also jetzt nicht mehr Robert, sondern ich weiß deinen Namen leider nicht, du hast gesagt, man kann gar nicht drüber nachdenken, weil das nicht wie die Organisation des Gemüseladens ist, aber wenn man nicht drüber nachdenken kann, dann weiß ich halt auch gar nicht, was dabei rauskommen soll. Also dann gibt es da nichts zu überlegen, dann kann man sich aber auch nicht fragen, wie man Herrschaft verhindert, wenn man nicht drüber nachdenken kann, sondern dazu müsste man ja drüber nachdenken. Und um sowas zu verhindern wie eine Veränderung der Gesellschaft führt nicht zur Emanzipation, sondern zu einem neuen Faschismus. Auch dazu muss man halt mit Leuten darüber reden, was man möchte und muss irgendwie die Idee, hallo, es könnte ja auch mal um Befriedigung von Bedürfnissen gehen, mit Leuten diskutieren. Und deswegen scheint mir das schon recht plausibel oder jetzt nicht als das Einzige, was man machen kann, aber überhaupt nicht absurd, genau wie kann man das organisieren, dass es um Bedürfnisse tatsächlich geht, dass die Befriedigung von Bedürfnissen Zweck ist, zu reden. Ja, ich wurde gefragt, warum denn der Westen nicht der Hort der Freiheit und der Demokratie gewesen ist. Und ich würde sagen, er war das auch zum Teil, aber das Problem war, dass ich in meinem Vortrag gesagt habe, er war der idealisierte Hort der Freiheit und der Demokratie. Und das macht einen gewissen Unterschied. Weil das Problem war, dass genau das zum Beispiel, was Alex gerade gesagt hat, dass die normierende, disziplinierenden Diskurse nicht gesehen werden wollten, dass menschenverachtende Ideologien nicht gesehen werden wollten, dass repressives Zwangssystem nicht gesehen werden wollte. Und darum ging es. Ich wollte nur kurz noch was zu der Frage der Utopie sagen. Nicht mal so unbedingt, ob ich den Begriff jetzt so gut finde oder nicht. Ich habe ihn verwendet, aber wir haben auch schon darüber diskutiert. Ich bin da unentschieden, aber was ich eher sagen wollte, warum man sich eigentlich jetzt sozusagen mit diesem Thema beschäftigt, also warum man ja mit Kommunismus versucht, seine linke Praxis zu füllen. Und ich glaube, also zweierlei. Erstens gibt es den faktischen Diskurs, das kann man einfach nicht wegreden. In Berlin beschäftigen sich zahlreiche Gruppen mit Kommunismus, mit dem Kommunismusbegriff, wie das gehen könnte. Und man versucht ja auch immer ein bisschen nachzuvollziehen, was die anderen da machen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir mit der Auseinandersetzung der Geschichte um den Stalinismus und DDR, und ich habe das versucht am Anfang auch zu beschreiben, ja genau zu dieser Frage gekommen sind. Also kann es dann überhaupt noch funktionieren, dass man sich auf Kommunismus bezieht, ja oder nein? Und dann kommt man natürlich auch zu der Frage, wie soll der denn überhaupt aussehen? Und ich jetzt für mich persönlich kann das auch nicht so richtig befürworten, dass man sich jetzt sozusagen, oder dass man da sehr viel sehr genau Überlegungen anstellt, wie der Kommunismus aussehen kann. Mir geht es eher sozusagen um die Punkte, wie er nicht aussehen soll. Also weil ich glaube schon, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte noch einiges an die Oberfläche bringen kann, was problematisch gelaufen ist. Und also mich würde zum Beispiel auch interessieren, inwieweit ihr so eine richtige historische Auseinandersetzung gesucht habt, um zu gucken, was sozusagen genau die problematischen Sachen waren, wo es dann in Herrschaft umgeschlagen ist. Ist das Ende der Frage? Ja, das ist eine Wenn du das möchtest, und dann gibt es noch eine Wortmeldung vielleicht. Sammeln wir noch ein paar Fragen. Rüdiger hatte sich zu Wort gemeldet. Und ja, ich habe eine Frage, die ging eigentlich auch mit an Alex, aber nicht eigentlich auch nicht so schlimm. Und zwar bezieht sich aber auch auf die Nachfragen, die vorhin kamen. Ich kann die kurz zusammenfassen dahingehend, dass ich gar nicht verstehe, warum Kommunismus nicht auf der Tagesordnung stehen soll. Die Frage taucht, glaube ich, deshalb ein bisschen auf, weil alle drei, die auf dem Podium saßen oder sitzen, zum Teil noch, sozusagen den Punkt der politischen Praxis in der Gegenwart, ich will mal vorsichtig sagen, relativ kurz gehalten haben. Ich fand Susannes Ausführungen in einem sehr positiven Sinne konkret, bezogen auf sozusagen die Gesellschaft danach. Die Frage ist aber ja, was heißt das eigentlich fürs Hier und Jetzt? Alex hat dann eben in der Diskussion noch angefügt, ja, es gäbe ja Praktiken wie Fabrikbesetzungen, alternative Wohnformen und so weiter. Er hat immer so von der Bundesrepublik der 80er Jahre gesprochen, da habe ich ja nun auch gewohnt und habe viele Leute kennengelernt, die in Alternativbetrieben gearbeitet haben, alternative Wohnformen ausprobiert haben, die jetzt Funktionäre bei den Grünen sind. Ich bin da sehr skeptisch, was das angeht. Susanne hat es vorhin schon mal angedeutet, man muss dann eben fragen, wo sind in dieser Gesellschaft hier die Grenzen? Und die kann man sozusagen beschreiben, die kann man auch bestimmen. Die Frage ist, was führt denn oder wohin führt einen das praktisch? Und auch die Frage, was für eine Zielgesellschaft will man denn, müsste ja praktische Konsequenzen haben im Hier und Jetzt, beispielsweise organisatorische. Und es klang mir zum Teil ein bisschen so, als wäre politische Praxis das Reden über Sachen. Ich will gar nicht leugnen, dass das sicher dazugehört, aber es scheint mir doch eine etwas reduzierte Vorstellung von Praxis zu sein, weil da sozusagen Organisierung überhaupt nicht vorkommt. Also weder Organisierung von Diskurs noch Organisierung von Leben, von Wohnen, von Arbeiten, das sind zwei völlig verschiedene Bereiche scheinbar. Und politische Arbeit ist bisher nur aufgetaucht im Sinne von, ich rede mal mit Kumpels drüber. Und wenn das so wäre, müssten wir uns diese ganzen Fragen tatsächlich nicht stellen, dann können wir uns darüber streiten, halten wir am Utopie-Begriff fest oder nicht, beziehen wir uns auf den Kommunismusbegriff oder nicht. Das ist mir viel zu philologisch, ehrlich gesagt. Wenn man sagt, das, was wir politisch wollen, müsste sich auch in dem, was wir praktisch machen, niederschlagen. Beispielsweise, wir sind 200 Leute und müssen einen Kongress organisieren. Wenn man das so fasste, wäre sozusagen die Frage, steht das auf der Tagesordnung oder nicht, irgendwie ein bisschen schräg, weil natürlich die Prinzipien, die beispielsweise Susanne angesprochen hat, oder die Fragen, die sie gestellt hat, wie ist das mit Herrschaft, wie ist es mit Kompetenzvorsprüngen, wie ist das mit der Verhinderung von Machtansammlung und so weiter, sich selbstverständlich auch in der bürgerlichen Gesellschaft stellen für Leute, die die Gesellschaft ändern wollen. Und da würde mich mal interessieren, ob ihr da Richtungen von Antworten habt. Ich würde vielleicht eine Frage noch aufnehmen, wenn so es denn eine gibt. Da. Meine Frage richtet sich an Susanne und auch an meinen Vorredner und indirekt an die Veranstaltung vor zwei Wochen. Und zwar geht es um den Planungsbegriff. ich wundere mich immer, oder du hattest in deinem Vortrag den auch positiv gewendet, und ich kann das immer nicht ganz nachvollziehen, oder meine Frage zielt darauf ab, wie man den positiv wenden kann, weil ich denke, dass gesellschaftliche Planung zwangsläufig gesellschaftlicher Komplexität nicht gerecht wird und dadurch tendenziell in Unterdrückung und auf jeden Fall in gesellschaftlichen Stillstand führen muss. Und auf einer Mikroebene würde ich sagen, dass du hattest ja auch zum Beispiel angesprochen, dass man Planung demokratisch durchführen könnte, was ja bedeutet, dass man immer einen Durchschnitt von Bedürfnissen nimmt als Ausgangspunkt. Nicht zwangsläufig, aber im Prinzip würde ich sagen, dass Demokratie auch, also gerade was die Bedürfnisse betrifft, auf eine Homogenisierung der Gesellschaft abzielt und gerade dadurch sozusagen, dass einer Freiheit oder einer Gesellschaft freier Individuen widersprechen würde. Ja. Okay, das war jetzt relativ viel. Also jetzt nicht eine Frage sein. Ich fange mal hinten an. Also was du meinst mit dem Durchschnitt von Bedürfnissen, mir ging es eigentlich genau darum zu sagen, dass das ja genau nicht so sein soll. Und ich sehe auch gar nicht erstmal, warum das so sein sollte. Also jetzt mal ganz platt erstmal die Forschung ist ja, man fragt Leute, was sie brauchen und stellt fest, Leute wollen so und so viel rote Turnschuhe, so und so viel hochhackige schwarze und das stellt man dann her. Also ich sehe da gar nicht, wie man da unbedingt auf Durchschnitt kommt. Und die Frage ist natürlich, wie genau funktioniert dieser Planungsprozess, dass das dann auch so läuft? Warum nicht? Man hat Bestellungen im Internet oder sowas. Also es ist ja nicht ein Fragen, jemand geht rum und sagt, was brauchst du, aber... Also jetzt erstmal nur sozusagen zur Frage, landet man automatisch bei Durchschnitten, sehe ich gar nicht, sondern man sagt, was man gern hätte und macht, keine Ahnung, eine Bestellung wie bei Neckermann oder so. Also jetzt nur zur Frage, ist man automatisch bei Durchschnitten? Nein, aber es stimmt, man muss sich überlegen, wie genau ist der Prozess eigentlich organisierbar und was macht man dann mit dem Ergebnis? Ne? Also man hat dann sozusagen seine Bestellungen und muss natürlich die Produktion so organisieren, dass das auch bei rauskommt. Und ich meine schon, dass das nicht total trivial ist, sondern da ist eine Komplexität, die gilt es zu berücksichtigen. Andererseits hast du gesagt, das ist völlig klar, dass das zwangsläufig der Komplexität nicht gerecht wird. Das finde ich jetzt auch wiederum nicht klar, dass das zwangsläufig so ist. Ich weiß nicht, also ob es da noch Argumente gibt oder ob das erstmal das Gefühl ist, das ist halt schwierig. Aber genau deswegen meine ich, man muss sich darüber Gedanken machen. Und woher kommt die Idee von Planung? Naja, erstmal daher, dass man will, dass die Bedürfnisse am Ende befriedigt sind. Und das heißt, man muss auch überlegen, was braucht es denn, damit sie das sind. Also Planung ist erstmal wirklich der Prozess, man überlegt, was muss hergestellt werden, damit Leute haben, was sie brauchen. Und diese Überlegung heißt Planung. Also jetzt, nee, das soll jetzt nicht klugscheißerisch klingen, sondern nur, weil du gesagt hast, bei Planung ist sozusagen bei dir ein Alarm angegangen, macht man dann nicht gesellschaftliche Durchschnittsbildung, sondern nee, das heißt erstmal überlegen, was braucht es, damit Leute das kriegen, was sie brauchen. So, dann die Frage, wie ist das eigentlich mit jetzt schon politischer Praxis? Gute Frage. Also mir ging es auch gar nicht darum zu sagen, dass man nur mit Leuten redet und in Zweiergesprächen und auf Partys überlegt, wo will man hin, sondern schon auch, dass diese Überlegung, wie zum Beispiel kann man Entscheidungsprozesse organisieren, wie kann das funktionieren, sich mit einer größeren Zahl an Menschen zu einigen, einerseits eine theoretische Überlegung braucht, aber natürlich dann eben auch was, wo man dann sagen kann, okay, funktioniert das denn so, wo es auch einen Prozess des Ausprobierens braucht, politische Organisierungsform, wo man guckt, wie geht denn das? Also man kann es nicht auf Weltgesellschaftsniveau ausprobieren, man kann eine Planung nicht ausprobieren, aber eine Frage, wie organisiert man sich mit Leuten, sodass dann eben alle zu ihrem Recht kommen, meine ich in der Tat nicht nur als ein Gesprächsthema, sondern tatsächlich auch als ein Versuch, so eine Praxis zu installieren, um dem dann halt auch ein Stück weit näher zu kommen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so eine richtig befriedigende Antwort, aber so ein im Prinzip hast du recht. Und Ach so, die Frage von Sarah. Inwiefern haben wir uns mit historischen Prozessen beschäftigt, wie das in Herrschaft umschlägt? Einerseits haben wir das in der Weise nicht. Andererseits glaube ich aber, dass es da schon auch sinnvoll ist, nochmal zu gucken, eben genau, was ich meinte, mit was ist eigentlich der politische Zweck, der da umgesetzt wird. Also es ist ja nicht so, dass in der Geschichte der kommunistischen Bewegung tatsächlich die ganze Zeit im Mittelpunkt stand, wie kann man eigentlich individuelle Bedürfnisse befriedigen, sondern es ist diesen Topos von Herstellung von Gemeinschaft und im Zweifel auch durch Unterordnung des Einzelnen durchaus gab. Und deswegen mir das schon nochmal wichtig wäre zu sagen, was ist eigentlich der Zweck, also was ist das, wo man hin will, statt abstrakt zu fragen, wie kommt man von einem irgendwie nicht näher bestimmten Zweck zur Herrschaft, sondern was für Zwecke haben sich da vielleicht auch durchgesetzt oder vor was für Schwierigkeiten standen Leute, wo man dann aber eben auch wieder sagen muss, was sind denn die Schwierigkeiten, mit denen man umgeht und sich zu überlegen, wie kann man die anders lösen. Das Problem dabei, also da komme ich wahrscheinlich auch wieder zu demselben Punkt, ist ja, dass die Leute 1917 genau mit derselben Idee angetreten sind. Also ich würde es auch sagen, auch da war der Zweck die Befreiung des Individuums. Also zum Beispiel hatten wir, letzter Vortrag war von Binyai Adamczyk und da war es ja genau der Punkt zu zeigen, wie sozusagen im Zuge der Revolution die Befreiung von geschlechternormierten Verhältnissen vollzogen wurde, dann aber sich sofort alles wieder quasi ins Gegenteil oder in die alten traditionellen Muster quasi zurückgewandt hat. Und genau da zu gucken, wie sowas passiert, wäre, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt im Namen der Gruppe reden kann, aber erscheint mir jetzt relativ sinnvoll, sich das genau anzugucken, um halt nicht in so ähnliche Muster zu verfallen. Was jetzt nicht heißt, ihr macht das dann genauso schlimm, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, eine historische Beschäftigung kann da schon sozusagen bei manchen, oder kann gewisse Fragen zuspitzen, die man sich stellen sollte. Mhm. Die Frage nach der politischen Praxis, also wir haben, wie du vielleicht auch wissen wirst, jetzt sozusagen nicht so besonders viel politische Praxis, was Kommunismus betrifft. Uns geht es eher sozusagen darum, die Sachen, die quasi dagegen stehen, aus der Welt zu räumen. Und dann machen wir das sozusagen eher, also ich glaube, wir versuchen eher in Diskurse einzugreifen, die linke Utopie diskreditieren wollen, die ein Demokratieverständnis haben, was uns nicht passt, und versuchen da so einen Spielraum zu erhalten. Gleichzeitig finde ich jetzt persönlich, dass man natürlich, soweit wie es geht, also Modelle ausprobieren sollte, die andere Lebensformen bedeuten. Also wo ich jetzt auch glaube, dass das ja auch gemacht wird und dass sich da auch natürlich neue Schwierigkeiten zeigen, aber auch neue Freiräume. Felix? Ich würde gerne noch mal eine Frage an dich, Susanne, stellen. Also hier wurde die ganze Zeit immer so ein bisschen das Bild aufgemacht, dass auf der Seite von Alex und von Sarah quasi so ein bisschen abstrakt über Sachen geredet werde, wo man viel konkreter darüber reden müsste. Ich glaube, das Bild hast du auch selber ein bisschen aufgemacht mit deinem Vortrag. Ich glaube aber selber, dass du gar nicht konkret genug bist, und das ist wirklich nur eine Meinung, also eine Ansicht, dass du selber nicht konkret genug bist, um die Mängel deiner Position zu erkennen oder zu sehen. Und zumindest nennst du sie nicht, und für mich scheinen sie doch sehr offensichtlich zu sein, nämlich jene, wenn man, also, und da kommt dieses ganze historische Aufarbeiten von Stalinismus wieder zur Relevanz, wenn man darüber redet, was es eigentlich heißt, die Male der alten Gesellschaft zu überwinden. Also 1917 in einer Situation zu sein, in der sich quasi ökonomisch die befreite Gesellschaft nicht realisieren lässt, könnte man jetzt heute irgendwie schon noch in das von dir gezeichnete Bild wenden und sagen, wir haben eine Gesellschaft, die unglaublich viel Reichtum produziert, und warum geht es nicht allen Menschen gut? Wo ich auch nochmal die Frage anstellen würde, inwiefern Reichtum produziert, also wie der Reichtum tatsächlich produziert wird und ob daraus nicht die notwendige Konsequenz folgt, dass es dem Großteil der Menschen nicht gut geht. Aber wo man wahrscheinlich auch dann nur wieder zu der Konsequenz kommt, dass man über Kommunismus reden muss. Aber etwas anderes, was ich noch viel wichtiger finde, ist so eine Art ideelles Mal der alten Gesellschaft. Also ich meine, ihr redet davon, Bedürfnisse zu akquirieren oder zu eruieren, und irgendwie diese müssen dann befriedigt werden. Aber was macht man denn, wenn jemand kommt und gerne 250 Aufkleber mit Hassparolen gegen den nächsten Gay Pride haben möchte? So, oder was macht man mit diesen ganzen Leuten, die am liebsten nur Fackeln kaufen würden, um irgendwelche Leute anzustecken und irgendwelche Wohnhäuser anzustecken? Also ich finde, das Problem, um das ein bisschen konkreter auf den Punkt zu bringen, ist, man kann nicht jetzt sagen, wir gehen zu den Leuten und fragen nach ihren Bedürfnissen, weil jetzt ist eine Zeit, in der die Bedürfnisse irgendwie nicht alle super toll sind und nicht jeder versteht in diesem konkreten Moment, dass es eigentlich nur darum, also dass er jetzt die Chance hat, für sich Haus, Kleidung und Nahrung zu bekommen. Und dass das die wesentlichen Bedürfnisse sind, sondern für viele sind andere Bedürfnisse viel wichtiger. Und mich würde interessieren, wie ihr solche, meines Erachtens, Barrieren zur besseren, zur befreiten Gesellschaft, wie ihr die überwinden wollt mit Konzepten von, wir fragen die Leute, was sie wollen und dann müssen wir gucken, wie wir das realisieren können. Es gibt jetzt noch eine Frage, beziehungsweise Wortmeldung vermutlich. Ja. Um das Ganze nicht endlos in die Länge zu ziehen. Zwei. Okay. Wir würden dann sicherlich drüben im Café noch weiter diskutieren wollen. Ich will das Ganze nicht abwürgen, aber ich merke schon, dass einige Leute schon mit den Füßen abstimmen. Ich würde jetzt quasi die zwei Fragen noch aufnehmen und würde dann sagen, wer doch noch gerne mit den ReferentInnen weiter diskutieren möchte, wer dazu Interesse hat, sei dazu eingeladen, dann mit rüber ins Café zu kommen. Rüdiger hat da noch eine Frage und Doris ist erste Rednerin. Also meine Frage passt nicht so richtig, weil ich will die gerne ins Publikum stellen. Und zwar haben wir die ganze Zeit über Bedürfnisse geredet und Bedürfnisse muss man erstmal äußern. Und wir haben auch über Praxis geredet und wie machen wir das eigentlich, wenn wir uns organisieren. Und ich gehöre auch zur INEX und uns ist etwas aufgefallen bei den ganzen Veranstaltungen, was ich ganz kurz mal zur Diskussion stellen würde und wo wir, glaube ich, so ein bisschen Feedback, kann auch gern per Mail sein, von den Leuten, die vielleicht jetzt auch ein paar Veranstaltungen da waren, haben würden. Uns war es uns aufgefallen, dass die ganze Zeit sehr wenig Frauen was gesagt haben. Und das finden wir irgendwie nicht cool, wenn man über Partizipation spricht, was wir die ganze Zeit machen und Demokratie und so. Deswegen interessiert uns, woran das liegt. Ja, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das soll jetzt nicht abendfüllend werden, aber wir würden uns da über Feedback sehr freuen. Danke. Ja, ist jetzt ein komischer Anschluss. geht eigentlich hauptsächlich an meinen Vorredner, die Nachfrage. Ich verstehe nicht ganz, was sozusagen aus dem, was du gesagt hast, als Kritik an Susanne, was daraus praktisch politisch folgt. Also eigentlich ja nur eine Warnung, sozusagen vor Partizipation, was mir politisch, ich kann eigentlich nur sagen, politisch nicht persönlich, unsympathisch ist. Ich habe Susanne auch nicht so verstanden, dass sie jetzt oder dass Paris jetzt sozusagen morgen losgehen wollte und die Leute fragen, also sozusagen schon mal prophylaktisch, was für Bedürfnisse sie so haben, um den Kommunismus noch besser vorzubereiten. Ich glaube, solange viele Leute rumlaufen, die Fackeln sammeln, um andere anzuzünden, um dich zu zitieren, sich tatsächlich die praktische Revolutionsfrage so praktisch nicht stellen wird. Aber die spannende Frage, also wenn es denn solche Leute im Moment gibt, ist doch, wie man sie dazu bringt, nicht mehr diese Bedürfnisse zu haben. Und ich glaube tatsächlich, dass ich finde sogar den Zweck Bedürfnisbefriedigung noch ein bisschen kurz gefasst für Kommunismus, sondern ich glaube schon, dass Partizipation oder verstanden als Selbstbestimmung über Lebensbedingungen gleichzeitig weiter und präziser gefasster Zweck ist. Und zu der Nachfrage vorhin, deshalb glaube ich auch, gibt es gar keine Alternative zu Planung, weil das gar nichts anderes heißt. Also Leute nicht Marktgesetzen hinterher laufen zu lassen, sondern einfach die Möglichkeit zu geben, selbst zu bestimmen, was mit bestimmten Ressourcen gemacht werden soll. Also das ist fast schon die Bestimmung von Planung. So, und wenn man sagt, das will ich aber nicht, dann muss man sagen, okay, dann lass es so, wie es ist. Und wenn das besser ist, gut, darüber müssen wir uns dann halt streiten. Aber wenn man Angst davor hat, Leute sozusagen mit in einen revolutionären Prozess zu nehmen, die in dieser Gesellschaft sozialisiert worden sind, naja gut, dann muss man sich fragen, wie kann man dafür sorgen, dass die Leute einen Prozess durchmachen, der sie anders macht. Und ich persönlich, und deshalb habe ich eben auch so ein bisschen gelästert über so die Vorstellung von politischer Arbeit, als wir diskutieren mal, ich glaube, dass da Erfahrung eine ganz wichtige Geschichte ist. Und diese Erfahrung gewinnt man zumindest nicht allein in Uniseminaren, sondern die gewinnt man in der auch praktischen Auseinandersetzung mit Leuten. Das heißt, dass man zusammen sich Projekte vornimmt, zusammen etwas organisiert, im weitesten Sinne. Und da in dieser Art und Weise sozusagen schon Erfahrung macht, Kompetenzen erwirbt, die Voraussetzung dafür sind, dass sowas wie Planung überhaupt funktionieren kann. Und das ist eine Frage, die sich tatsächlich ja sozusagen ab jetzt stellt und nicht irgendwann und die deshalb auch keine utopische ist. Danke. Okay. Zustimmung von Susanne. Susanne meint, da gibt es nichts hinzuzufügen. Aber vielleicht hast du noch ganz was. Kurz eine Anmerkung dazu. Ich bin der Partizipation an sich auch total sympathisch und würde dafür wahrscheinlich auch immer das Wort erheben. Aber gleichzeitig muss man ja trotzdem mitbedenken, dass es ein extremer Anspruch an das Individuum bedeutet. Ne? Also das Individuum muss sich für Sachen entscheiden, gegen Sachen entscheiden, muss mündig und gebildet genug sein, um in gewissen Situationen Sachen einschätzen zu können. Und ich finde das eine schöne Vorstellung, eine gute Vorstellung, aber mir scheint sie doch etwas utopisch. Das war's. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wir bedanken uns, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Wir hoffen, dass diese Reihe der linken Kritik am Stalinismus, im Übrigen eine Veranstaltung ist ausgefallen. Wir bemühen uns darum, die nächstes Jahr noch nachzuholen. Also immer mal bitte auf unseren Blog schauen, auf die Ankündigungen achten. Wir hoffen aber, dass diese Reihe nicht das Ende einer Auseinandersetzung, vor allen Dingen nicht einer linken Auseinandersetzung mit diesem Thema ist, weil sich eher wohl noch viele, viele, viele Fragen gestellt haben. Uns ging es persönlich so, ich hoffe euch auch. Und ja, es ist, glaube ich, noch nicht alles, bei Weitem noch nicht alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich möchte dann den Einwand von Doris nochmal aufnehmen. Ja, auf jeden Fall schreibt uns, woran das liegen könnte. Wir sind wirklich sehr dankbar für Feedbacks. Und um die ganze Sache zu beenden, würde ich diesen Partizipationsgedanken nochmal aufnehmen wollen. Vielleicht hat die eine oder der andere Lust, bevor wir jetzt zusammen ins Café gehen, einfach noch die Stühle zusammenzurollen. Das wäre vielleicht ein erster Schritt zur befreiten Gesellschaft. Ansonsten bedanke ich mich im Namen der Gruppe bei den Referentinnen. Alex musste leider schon weg. Und ja, die eine Veranstaltung versuchen wir auf jeden Fall noch nachzuholen. Dankeschön. Übrigens zum Terrorismus. Ja.